So, und herzlich willkommen zum Pietcast. Heute ist Dienstag, der 22. September 2015. Das ist die Folge Nummer 17. Ich sitze in Berlin im Phonodrom, auch diesmal nicht alleine, sondern vis-à-vis sitzt mir der Hannes Schlee. Hallo Hannes. Hallo. Du bist ja heute spontan in Berlin gewesen und wir haben uns heute spontan verabredet, weil wir uns schon vorher kannten. Genau, ich habe dich überfallen heute. Ja. Kurz mal bei Hangout reingeschrieben und du hast ja Gott sei Dank Zeit gehabt dann. Genau, und dann haben wir uns dann hier spontan im Phonodrom eingefunden und etwas gemeinsam zu podcasten. Wir haben schon mal gemeinsam gepodcastet. Das war, ich muss gerade mal raussuchen, welche Folge das war. Das war auch eine Pietcast-Folge und zwar ging es da um die Hightech-Landwirtschaft, hieß die Folge. Genau. Und das war die Folge Nummer, ich muss mal gucken. Schon länger her. Also schon länger her, ne? Ja. Ich gucke mal. Wann mindestens anderthalb Jahre, würde ich sagen. Ja, da warst du noch in ganz anderen Kontext unterwegs, gell? Da war ich noch selbstständig als Blogger, Medienberater und ja. Das war die Folge Nummer 3, Hightech-Landwirtschaft. Und die war, Achtung, am 3. Februar 2014. Ja, kommt gut hin. Ah, eineinhalb Jahre. Ja. Ja, aber heute haben wir uns ja beide weiterentwickelt und treffen uns auch wieder zum ganz neuen Thema. Vor allem sind wir beide physisch hier. Das war ja damals über die Distanz. Also genau. Mit Mumble damals. Mumble, genau. Und haben wir auch ein Hangout gemacht? Video? Ich weiß gar nicht mehr. Nee, ohne Video. Haben wir nicht gemacht. Ja, war nur Mumble. Stimmt. Und es ist, glaube ich, doch ein anderes Feeling, sich da vis-à-vis zu sitzen. Oder halt per Videokonferenz was zu machen. Aber erstmal ganz kurz zu dir. Woher kommst du? Ja, wohnen tue ich in Aresing bei Schrobenhausen, arbeiten tue ich in Ingolstadt und geboren bin ich in Erlangen. Also um die Frage jetzt, im großen Bogen zu beantworten. Und wenn ich dich jetzt fragen würde, wo fühlst du dich zu Hause? Ja, also ich meine, ich fühle mich eigentlich jetzt hauptsächlich in Bayern zu Hause. Ne? Bin in Bayern, Franken gehört ja zu Bayern und geboren und lebe jetzt auch schon längere Zeit in Oberbayern, fühle mich dort auch sehr wohl. Meine Frau stammt auch von da und meine Kinder sind dort auch aufgewachsen. Okay. Also haben wir unseren Lebensmittelpunkt jetzt schon fast 20 Jahre, habe ich den jetzt schon in Oberbayern. In Oberbayern als Franke so. Das ist ja eigentlich schon auch eine kritisch, oder? Gibt es bestimmt noch Nachbarn der alten Schule? Nee, also ich glaube, das ist inzwischen schon vorbei. Wir sind zwar Beutebayern, wir sind ja mal irgendwann erbeutet worden, beziehungsweise durch die Franzosen, das ist ja in Ingolstadt jetzt auch die Napoleon-Ausstellung, haben die den Bayern die Franken zugeschlagen. Es gibt in Franken immer noch ein paar Leute, die gern alleine wären, aber ich glaube, im Zuge der Globalisierung ist es ein Gag. Okay, das heißt also keine Nachbarn, die mit Mistgabeln auf dich morgens warten? Nein. Sind alle friedlich. Und da wir im Podcast sind, wie siehst du aus? Ganz normal. Also ich bin jetzt 53, also ich habe noch ziemlich viele Haare am Kopf, ein paar Geheimratsecken, ein paar Falten um die Augen rum, wahrscheinlich Lachfalten. Ja, ich könnte mal ein bisschen abnehmen. Ich bin früher viel Fahrrad gefahren. Mountainbike, ja? Ja. Bin zweimal die Transalp mitgefahren. Das ist so ein Mountainbike-Rennen über die Alpen. Das könnte ich heute nicht machen, da habe ich viel zu viel Gewicht. Also das kann man am Fahrrad gar nicht abnehmen, was ich am Körper habe. Und wie schmeckst du? Wie schmecke ich? Oh, das weiß ich nicht. Ich habe mich selber noch nicht geschmeckt. Ich hoffe für irgendwelche Fressfeinde nicht gut. Okay. Du meinst eher für die Evolution, das ist sozusagen nicht geeignet zum Verspeisen? Also ist der irgendwo mal reinbeißen und sagt, nee, schmeckt nicht gut, nehme ich mir lieber einen anderen. Okay, du bist auch ziemlich unterwegs auf den diversen Social-Media-Plattformen. Ich weiß, Twitter, Facebook, wo bist du noch sonst unterwegs? Also Google Plus war eigentlich so mein Hauptnetzwerk. Ich habe bei Google Plus ziemlich mit am Anfang mitgemacht. Ich habe ja auch ein Buch über Hangout on Air geschrieben, Livestreaming. Also Google Plus ist das Netzwerk, wo ich am meisten Leute hinter mir habe. Es sind jetzt, glaube ich, aktuell 13.500 oder so. Mhm. Ich habe jetzt inzwischen auch mich mit Twitter angefreundet, war früher jetzt nicht so meine Plattform, aber man muss sich halt wirklich kurz fassen. Mhm. Fällt mir vielleicht nicht ganz so leicht. Es sind jetzt auch 3.000 und bei Facebook weiß ich es jetzt gar nicht, aber das ist ja so eine. Facebook ist ja immer diese One-to-One-Verbindung. Ja. Und da habe ich jetzt auch in der letzten Zeit ein bisschen ausgesiebt, weil da ziemlich viel Leute dabei waren, wo ich wenig mit anfangen konnte und wo dann, wenn dann einer irgendwas postet, was mich nicht interessiert, dann schmeiße ich die inzwischen raus, weil das ist eigentlich das Schöne bei den anderen Plattformen, wo du jemanden nachfolgen kannst, der dich interessiert und dann das siehst und die anderen können dir folgen und nur wenn einer komplett nervt, dann kannst du ihn ignorieren. Also deswegen finde ich eigentlich Google Plus und Twitter von daher, von der Konzeption her besser. Und bist du jetzt eher mehr bei Twitter oder Google Plus unterwegs? So jetzt mittlerweile? Also in der letzten Zeit habe ich Social Media eigentlich relativ wenig Zeit, weil ich ja seit fast einem Jahr jetzt Geschäftsführer von dem Existenzgründerzentrum bin und dann wieder in Vollzeit dort arbeite und dort sehr viele neue Sachen eingeführt habe. Und deswegen also mache ich eigentlich hauptsächlich Social Media am Wochenende oder am Abend oder in der Früh, wenn es halt zwischen rein passt. Also früher war ich halt fast den ganzen Tag unterwegs, weil ich auch die Leute praktisch geschult habe, Workshops gegeben habe. Mhm. Und das fehlt mir ein bisschen, also die Zeit. Auf der anderen Seite ist es natürlich so, man prokrastiniert auch nicht so viel. Ja, das stimmt, ja. Ja, zu unserem Thema. Wir wollten uns heute über die erweiterte Realität unterhalten, weil du bist heute mir entgegengekommen mit einer Brille, aber keiner gewöhnlichen Brille, sondern du hast eine Google Glasses. Ja, das ist jetzt schon die zweite. Die erste habe ich kaputt gemacht. Die gibt es momentan übrigens günstig. Muss man mal gucken. Also die erste habe ich auf eBay Kleinanzeigen gekauft, also der hat sie da angeboten, dann habe ich noch ein bisschen runtergehandelt. Der hat 500 Euro gekostet, normal kosten ja 1500 Dollar plus Steuer neu, gibt es aber neu nicht mehr. Ne? Die sind ja im Januar 2014, glaube ich, haben sie die eingestellt, den offiziellen Verkauf. Die ist mit einem Brillengestell. Ich bin ja seit kurzem auch Brillenträger, also meine Augen sind auch schlechter geworden. Über 50 kommen so Sachen auf einen zu. Und das finde ich jetzt eigentlich ganz spannend. Also ich wollte wieder eine haben, nachdem die andere kaputt ist. Die kann man vielleicht noch reparieren. Die ist jetzt bei der Technischen Hochschule in Ingolstadt. Irgendein Handy ist noch hier an. Ja, ich habe meine aus. Ich habe hier No Service. No Service. Das ist aus. Das ist aus. Das ist auch aus. Irgendwas war gerade hier an. Ich weiß was. Was denn? Ich habe ja heute meinen. Ach, jetzt klar, logisch. Ich habe meinen Laptop heute dabei. Und der hat ein anderen, Modul. Der hat eine integrierte UMTS-Karte. Und die meldet sich bei der Mama auch ab und zu. Die meldet sich bei der Mama ab und zu mal, aber ich weiß gar nicht, ob die deaktivieren kann. Okay, naja, ist, glaube ich, muss man heute einfach durch, weil ich habe leider kein anderes Gerät dabei, um meine Shownotes zu schreiben. Wie dem auch sei, Google Glasses kannst du nicht mehr kaufen, eBay eingestellt, da war man genau geblieben. Ja. Und also ich finde das Ding einfach genial. Man hat zwar so ein bisschen komische Blicke ab und zu auf sich gerichtet, aber du hast halt wirklich. Beim Autofahren ist es gigantisch. Also ich habe schon, es gibt so eine Software auf der Glas, wo man praktisch live streamen kann. Ich bin ja Livestreaming addicted. Mhm. Ich habe auch ein Buch dazu geschrieben und da kannst du praktisch dann direkt auf YouTube live streamen. Stray heißt es, die Software. Und mit der kannst du praktisch dann während dem Fahren ein YouTube-Video live streamen. Und das finde ich total genial, weil man die Hände frei hat, weil man kann Autofahren. Und dann Navigation ist auch so ein Ding, wenn du dich jetzt irgendwo in, zum Beispiel in Berlin nicht auskennst und fährst von A nach B oder willst von A nach B laufen, dann hast du eben diese Navigation. Was noch besser ist am Fahrrad, wir haben in Ingolstadt Stadtradeln mitgemacht und es sind 40 Kilometer, es ging noch, also ich bin also mehrfach dann die 40 Kilometer hin und zurück gefahren in die Firma und da wusste ich am Anfang den Weg nicht und dann kannst du mit dieser Google Glass, kannst du quasi dann die Navigation machen und dadurch, dass du im Fahrrad so nach unten guckst, dann hast du wirklich einen Augmented Reality Blick, weil normalerweise ist es ja keine echte Augmented Reality Brille. Ist ja nur so ein. Weil du ja nur einen Bildschirm oben, oberhalb vom Auge hast, eine echte Augmented Reality Brille wäre ja dann praktisch, dass das komplette Sichtfeld mit einem durchsichtigen Bildschirm überdeckt wird. Und insofern habe ich mich mit dem Ding jetzt angefreundet und nachdem die dann kaputt war, ist die mir richtig abgegangen. Also ich bin jetzt noch nicht süchtig, aber ich habe dann halt geguckt und irgendwann stand wieder eine drin bei eBay und die war dann eben auch mit Brillen gestellt und dann 505 Euro habe ich die dann bei eBay geschossen. Ja. Auction Sniper, ne? Genau, Auction Sniper. Macht man natürlich für die, nicht, gell? Für die Experten. Genau. So, ich muss jetzt gerade mal hier kurz das Laptop wechseln, weil das mich ja eins ist jetzt ohne angebaute UMTS-Karte. Aber dann habe ich auch gleich dieses Achso, weg. Das finde ich nämlich total ätzend. Kann ich mal zwischendurch husten? Du kannst mal zwischendurch husten, gar kein Thema. Jetzt gucke ich gerade, warum ich das. Ah ja, doch, ja. Schneidest du es dann raus? Oder? Nö, du machst alles auf Phonik. Auf Phonik? Ist das Tool, was man haben möchte heutzutage, wenn es um Nachbearbeitung von Audio geht. Geniale Software, damit kriegst du halt deine Audioqualität nochmal richtig gut gepimpt. Auf Phonik, ja. Was ich heute wieder alles lerne bei dir. Das ja, ist der Wahnsinn. Das ist also eine, das ist einfach eine Bildungsreise nach Berlin. Ja, genau. Das sollst du einfach öfters machen. Ja, ja, doch. Republika bin ich wieder da. Habe ich schon gebucht. Ah, Hotel. Sehr schön. Direkt dann gegenüber Station. Wieder. Ja. Okay, das ist nicht schlecht. So, jetzt habe ich auch gleich wieder Pet hier. Ja, oh, das ist super, ey. Das ist geil. Genau. Und du hast dich auch mit der Thematik ja Augmented Reality ja ganz stark auch befasst. Jetzt nicht nur, oder hast du es mit der Google Glass, das war das erste Mal das Ganze? Nee, Richtung. Also ich sage mal so, ich bin inzwischen ein, ja, technischer Brillenfetischist. Also es gibt ganz viele Bilder von mir mit irgendwelchen Brillen, Augmented Reality Brillen oder auch Prototypen. Interessant war da die Republika 2013, nee, 14 war es, 2014. Da war ja nebenbei auch noch so eine Hackermesse. Hackermesse? Oder Entwicklermesse. Du meinst zeitgleich, oder? Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Die war dann erst nicht am ersten Tag, sondern am zweiten Tag ist die losgegangen. Und die war dann drüben in dem anderen Gebäude. Nicht diese Fashion-Geschichte, sondern das war letztes Jahr, war das. 2014. Ich weiß nicht mehr, wie die hieß. Open Science. Und da war zum Beispiel Sony da mit einem neuen, mit einer neuen Brille, die dann nur monochrom Augmented Reality dargestellt hat. Dann waren die Leute von Epson da mit der, das ist eine echte Augmented Reality Brille auf Android-Basis, die Epson Moverio BT200. Das ist eine Neuentwicklung, also sie haben die BT100. Die nächste wird wahrscheinlich noch kleiner werden. Dann war Fraunhofer da, die waren in der Republika drin mit dem Versuchsträger, der praktisch gleichzeitig Bildschirm und Augentracker ist. Also die haben da was entwickelt, ist noch ganz rudimentär am Anfang. Also ich habe mich mit diesen ganzen Dingern auseinandergesetzt und habe mir die auch angeguckt. Und ich habe eigentlich Augmented Reality das erste Mal entdeckt, ich glaube es war 2009 oder 2010. Da gab es in der SZ das erste SZ-Beilage, die dann auch augmentiert war, wo man praktisch mit dem Smartphone, ich weiß gar nicht, welche Schauspielerin das war, oder so eine Moderatorin, die Hände vor den Augen gehalten hat auf dem Titelblatt, und wenn du das Handy drüber gehalten hast und hast die richtige Software gehabt, dann hat die praktisch die in so ein kleiner Film angegangen, hat die Hände weggenommen und hast erkannt, wer das ist. Das hat mich damals sehr fasziniert. Ich war im Marketing und habe mir überlegt, was kann man da draus machen? Also für mich war dann im Prinzip das Ergebnis, also das ist eigentlich der Schlüssel für die Druckbranche, weil sie im Prinzip die Harry Potter Zeitung hinbekommen. Ja, man kann also im Prinzip eine Zeitung durch Augmented Reality zum Leben erwecken. Ja. Heißt, du kannst in der Zeitung zu irgendeinem Artikel, den du dem Leser zum Lesen gibst, mit dem Trigger, also du brauchst ja immer praktisch ein Bild, ein möglichst komplexes Bild, das die Software dann erkennt und wo die dann quasi einen Befehl im Hintergrund hat, spiel das und das ab oder zeig das und das an. Und damit kann man die Harry Potter Zeitung eigentlich machen, weil dann über der Zeitung quasi dann Video angeht. Ja, das war so ein bisschen die Verbindung zwischen dem alten, toten Medium Zeitung, halt irgendwie null Interaktion, null Möglichkeiten, außer mit Farbgestaltung, Text, Druck, wie auch immer was zu machen. Jetzt in diesen, ja, den Schritt in das Internetzeitalter, Interaktivität einfach zu ermöglichen. Es gibt inzwischen ein sehr, sehr gutes Buch zu dem Thema. Also wer sich für Augmented Reality interessiert, der Dirk Schad hat den kenne ich auch persönlich von der Firma Reflect in München. Die entwickeln ganz viele Sachen für Augmented Reality. Der hat mit einer Schweizerin, ich weiß jetzt leider den Namen nicht mehr, ein Buch geschrieben zu dem Thema. Also gibt es auch bei Amazon inzwischen. Also, ich guck mal, ich werde es verlinken in den Shownotes. Und da ist wirklich dann von A bis Z erklärt, wie Augmented Reality funktioniert. Also im Prinzip ist es ganz einfach, wer den Film mit dem Arnold Schwarzenegger kennt, Terminator. Ja. Das ist zum Beispiel Augmented Reality, also was der da sieht. Also der hat halt jetzt keine Brille, sondern das läuft bei dem halt wahrscheinlich in seinem Video-Dings ab. Ja. Was auch Augmented Reality ist, was viele Leute gar nicht mehr als selbige wahrnehmen, ist zum Beispiel, wenn man beim Fußball sieht, diese Tor, also wenn jetzt ein Abseits ist, wenn die diese künstlichen Linien dann über den Platz ziehen und schauen im Zeitpunkt der Ballabgabe, wo stand dann der, der angespielt wird, war der dann weiter vorne, da wird eine Linie gezogen, als irgendein anderer Spieler. Mhm. Oder wenn man zum Beispiel ein Auto hat mit Rückfahrkamera, dann kriegt man in diesem Rückfahrkamera-Bild ja auch eine Augmentierung eingeblendet. Das sind diese Abstände, wo man sagt, na, da hinten wird es rot, also wenn du dann noch weiterfährst, macht es bumm. Ja. Ja, vorher ist grün und du siehst so einen Korridor, wo du siehst, wenn da links und rechts davon was ist, da kannst du dran vorbeifahren, aber wenn dann das irgendwo im, so ein Poller dann irgendwo steht, der ist halt dann im Weg. Ja. Also auch das ist Augmentierung, es ist im Prinzip nichts anderes, als dass man über die Wirklichkeit einen künstlichen Bildlayer drüber legt. Ja. Und da gibt es natürlich verschiedene Devices. Das einfachste ist ein Smartphone. Mhm. Es gibt ganz viele Augmented Reality Apps, die sind meistens kostenlos und damit kann man dann zum Beispiel in der Stadt schauen, wo ist denn jetzt der nächste McDonald's? Mhm. Der wird ja dann angezeigt. So ein Smartphone ist ja ein ganz tolles Instrument. Es hat ja Bewegungssensoren, Gyrosensoren, GPS. Das heißt, du weißt, das weiß, wo du bist und es weiß, wie du es in die Luft hebst. Ja. Und so, und somit kann praktisch das dann in Echtzeit einblenden, wo der McDonald's sich in der echten Welt befindet. Ich kenne das, gibt eine App von der Wikipedia, von der Wikipedia entwickelt wurde. Die nennt sich Wikitude. Da ist genau der Punkt, wo du bist, dann kriegst du zum Beispiel zu Bauwerken einfach den Text mit eingeblendet und Zusatzinformationen, um halt einfach deine, ja, deine Wahrnehmung, um zusätzliche Eigenschaften einfach zu, ja, zu unterstützen bzw. einzublenden. Also Wikitude ist ein österreichischer Softwarehersteller, die praktisch auch so eine Software herstellen, wo man praktisch drauf programmieren kann, wo man Augmented Reality Anwendungen programmieren kann. Framework? Genau. Also im Prinzip ein Developer-Kit. Dafür gibt es dann meistens ein kostenloses Anwendungsprogramm, eine App, wo die Nutzer dann einsetzen können, wo dann die von den Firmen entwickelten Apps drauf ablaufen. Deutsches Beispiel war Metaio. Ich sage bewusst war, weil die im Mai. Wie hieß die? Metaio. Metaio. Metaio ist ein Startup aus München, das, glaube ich, 2004 oder 2005 von Peter Alt und Peter Meyer und Thomas Alt gegründet worden ist. Ich glaube, die haben auch die Namensbestandteile in diesem Namen mit umgesetzt und die haben nach Qualcomm, glaube ich, sind die der größte, sagen wir, Softwarehersteller von Augmented Reality gewesen. Weil Metaio ist an Apple verkauft worden. Die hatten diese App, heißt von denen Junaio, also bei Wikitude gibt es ja diese Wikitude-App. Und dann gibt es, glaube ich, noch Qualcomm und es gibt noch ein paar andere Basissoftware, Layer gibt es noch, die sind, glaube ich, aus Holland, Layer, wenn mich nicht alles täuscht. Könnte aber sein, dass ich mich da täusche. Und wie gesagt, das sind also im Prinzip Softwarehersteller, mit deren Software du dann mit deren App oder mit einer Spezialanwendung, mit einer eigenen App, also mit einer OEM-Version, solche Augmented Reality-Szenarios umsetzen kannst. Und normalerweise ist jetzt normal, jeder hat ein Smartphone, die Smartphones sind alle fähig, Augmented Reality abzubilden, weil die Prozessoren inzwischen schnell genug sind und auch die Software auf den Dingern läuft und eine Kamera drin ist. Und die höchste Stufe sind eben diese Augmented Reality Brillen. Ja. Und ich denke, dass die uns in der Zukunft auch beschäftigen werden, weil ich der Meinung bin, dass zum Beispiel das iPhone 2007, ich weiß nicht, warst du auch dabei bei der Telekom, wo sie es vorgestellt haben in Düsseldorf? Ja, genau. Ja, mit der Lasershow, war richtig geil. Ja. Ich habe damals nicht erkannt, was an dem Ding so toll sein muss. Ich habe nur die Tech-Specs verglichen. Und ich habe dann festgestellt, nachdem ich mir ein iPod Touch gekauft habe, was dieses Revolutionäre an diesem Gerät ist. Und ich glaube, die nächste Iteration oder die nächste Evolutionsstufe des Handys ist dann das Handy am Kopf. Also so eine Augmented Reality Brille, weil ich dann ins Prinzip das Handy nicht mehr aus der Tasche ziehen muss, sondern ich habe im Prinzip die Informationen da, wo ich sie hin haben will, nämlich dahin, wo sie gehören. Also ich sehe irgendwas. Im Sichtfeld, ja. Beispielsweise ich sehe dich, habe deinen Namen vergessen, kann mir dann einblenden lassen, wie du heißt und wo wir uns das letzte Mal getroffen haben. Ja. Das Tolle daran ist, also ich mache immer ein Beispiel. Ich sage, ein Kind, das heute geboren wird, das in 15 Jahren Film von heute sieht, wo einer in New York mit irgendeinem iPhone 6 Plus durch die Straßen läuft und irgendwie was drauf anschaut, wird das Kind zu seiner Mutter sagen, Mama, was macht denn der Mann da? Das ist doch gefährlich, der sieht ja gar nicht, wohin läuft. Weil die sich dann nicht mehr vorstellen können, dass man Informationen mit so einem bunten Täfelchen in der Hand auf der Straße anschaut. Zusätzlich natürlich noch die Haltungsschäden, die Menschen noch dazu davon... Genau. Diese Evolutionsbilder, die man dann hat, ne? Ja. Wo die immer wieder nach weiter nach unten kommen. Ja, und also ich sag mal so, mit Augmented Reality kann man ganz viel machen, was sich die Leute heute noch gar nicht vorstellen können. Also ich war jetzt auf den letzten beiden Messen, die Metaio in München gemacht hat, habe dort live gestreamt über unseren Kanal Bloggercamp TV. Kann ich auch verlinken, ja. Und habe da sehr viele tolle Leute an der Strippe gehabt und durfte die interviewen, zum Teil auch auf Englisch. Und da kann man im Prinzip sehr schön auch sehen, was mit diesem jetzt, mit dem Stand, den wir jetzt haben, schon möglich ist. Das Traurige bei Metaio ist, dass die an Apple gegangen sind, haben ganz, ganz tolle Patente in der letzten Zeit rausgebracht. Ein Patent zum Beispiel ist, dass wenn du jetzt die Wirklichkeit hast und eine Kamera dranhältst, ob das jetzt eine Brille ist oder im Smartphone, dann hast du den Layer, also die Augmentierung, also die zusätzlichen Informationen immer oben drüber. Ja. Das Bild der Wirklichkeit ist immer hinten. Ja. Jetzt gibt es zum Beispiel beim IKEA-Katalog, kann ich mir einen Tisch oder eine Couch virtuell ins Wohnzimmer stellen. Dann habe ich jetzt diesen virtuellen Tisch, der dann eigentlich vor meinem abgefilmten Wohnzimmer ist. Ja. So, jetzt habe ich aber vielleicht einen Stuhl da stehen und ich möchte es genau sehen, wie die Stühle sich an dem Tisch machen, die ich schon habe. Ja. Jetzt steht ein Stuhl vor dem Tisch. So, jetzt, wenn man weiß, dass praktisch die Wirklichkeit immer hinten ist und die Augmentierung immer vorne, dann wird der Stuhl von dem virtuellen Tisch verdeckt. Genau, ja. Jetzt hat Metaio letztes Jahr, 2014, ein Patent angemeldet. Das ist ein junger Doktor gewesen, der das für die gemacht hat, wo man praktisch dann in Echtzeit das virtuelle Bild, also den Tisch, an der Stelle ausschneidet, wo der echte Stuhl davor steht. Das heißt, insofern steht der Stuhl dann immer genau an der Stelle, wo er auch wirklich hingehört und du kannst das wirklich so anschauen, wie es dann in Wirklichkeit sein sollte. Und zwar in Echtzeit wird es dann gerendert, das heißt, wenn du dich bewegst, wird der Ausschnitt mitgezogen. Des virtuellen Bildes mitgezogen. Es gibt ja einige, wie du schon sagst, weil es live mitgerendert wird, ist ja so ein Echtzeitvideo, was da gemacht wird und angepasst wird. Das sieht man ja zum Beispiel bei dieser einen Google Translate App. Das heißt, du hältst über einen Text einfach deine App drüber und du siehst quasi im Bild, wie sich die Zeichen verändern und dann in dem gleichen Setup, in der gleichen Art, wie diese Tafel hinten dran ist, auch deine Übersetzung dann hinkommt. Und das schaffen die auch nur über diese Technologie, das so abzufilmen in Echtzeit und zu prozessieren, dass es praktisch direkt mit reingerendert wird. Ich glaube, WorldLens heißt es. Das haben sie gekauft damals. Ja. Ja, das sind so Anwendungen, die man sich gut vorstellen kann. Das ist auch so eine Idee von mir, weil wir jetzt in Ingolstadt das China-Zentrum Bayern sind oder werden. Ich habe mir mal überlegt, wie kann man es den Chinesen dann leichter machen, sich bei uns zurechtzufinden? Weil als ich das erste Mal jetzt im März in China war, wenn du im Hotel bist, 5 Sterne, dann hast du eine Fernbedienung. Das Einzige, was du an der Fernbedienung als Nicht-Chinese, als Europäer erkennen kannst, ist der rote Knopf fürs Aus- und Einschalten. Ja. Alles andere musst du ausprobieren. So, wenn du jetzt so eine WorldLens-App hättest, könntest praktisch dann direkt die chinesischen Zeichen übersetzen mit Augmented Reality. Ja. Und das würde dir dann auf der Fernbedienung in Deutsch oder vielleicht in Englisch angezeigt werden. Ähnliches könnte man zum Beispiel dann ja auch Straßenschilder machen. Also das wäre eine tolle Möglichkeit, um in einem fremden Land sich zurechtzufinden. Vielleicht jetzt auch im Zuge der Zustroms der Flüchtlinge, dass wenn die Dinge dann halt mal bezahlbar wären, dass die dann keine Handys haben oder dass die dann wirklich mit einer App irgendwo das dann in arabischen Zeichen lesen. Das stimmt, ja. Ich finde so ein zusätzlicher Layer an Informationen ist halt auch total praktisch. Man sieht es ja, komme ja eigentlich aus der Hochpräzisionsfertigungsindustrie und da hatten wir auch Pilotprojekte, wo es darum ging, gezielte Informationen bei Reparatur oder Wartung mit einzublenden. Das heißt, Leute, die entweder sich noch in der Ausbildung befunden haben oder bei Wartungsarbeiten, die extrem kritisch waren, wie stelle ich die Qualitätssicherung dar oder wie kann ich die überhaupt aufrechterhalten ist, dass halt Step by Step eingeblendet worden ist, was eigentlich jetzt zu tun ist als nächstes. Mhm. Plus natürlich auch Informationen über den Arbeitsgang auch direkt ins System zurückgefüttert wurden in das Live-Bild. Jetzt Beispiel, du sollst die Schraube mit 233 Newtonmeter andrehen. Steht in deiner Anleitung, die du virtuell vor dir eingeblendet kriegst. Der Mensch nimmt das Gerät, den elektronischen Drehmomentschlüssel, setzt den auf und dann stellt er 233 Newton ein, das zieht an und dann nimmt er ihn weg und dann kommt direkt das Feedback von diesem elektronischen Schraubenschlüssel und sagt, 233 Newtonmeter liegen da an, ist verschlossen und in deiner Brille siehst du direkt eine Checkmark bei dem Punkt, was du machen sollst. Und dann kommt vielleicht eine komplexere Aufgabe und dann kriegst du erstmal so eine Art Video oder eine Animation eingeblendet, dass du weißt, ah, okay, jetzt muss ich das und das machen. Und anschließend führt er dich praktisch Step by Step durch. Das heißt, du kannst natürlich auch Wartungszyklen bzw. Zusammenbauten von komplexen Teilen auch bedeutend einfacher darstellen lassen, weil du dann nicht die Problematik hast, du musst halt irgendwelche Pläne ausdrucken oder Anleitungen. Dann weißt du nicht, ob der Werker wirklich die letzte und aktuellste Version hat oder ob sich was geändert hat. Oder er müsste halt irgendwelche Werte, wie zum Beispiel 233 Newtonmeter liegen jetzt an, irgendwo eintragen. Oder Werte, die er vielleicht bei einer Messung macht, die vielleicht gar nicht fix sind, sondern der Durchmesser dieses Teils ist zwischen 17 und 23 Millimeter und er stellt jetzt fest, es sind jetzt irgendwie 17,23, dann muss er es halt irgendwo eintragen und so könnte es auch direkt praktisch dann mit in deinen Arbeitsprozess mit einfließen lassen und auch dadurch gesteuert eventuell auch dann Subprozesse anfangen zu deklarieren, was du vorher nicht konntest. Mhm. Also als Beispiel, du hast jetzt, keine Ahnung, die Schraube überdreht. Was bedeutet das? Du musst halt die Schraube erstmal rückbauen. Du musst unter Umständen das Teil, wo die Schraube reingeführt hast, dieser, nenn es mal einfach dieser Objektkopf, entfernen und durch einen neuen ersetzen. Mhm. Aber diesen Schritt machst du eigentlich niemals, sondern das macht irgendwie jemand in der Vorproduktion oder vielleicht ein Hersteller oder wie auch immer. Um dieses Teil jetzt nicht als nicht brauchbar zu deklarieren, wird ja zum Beispiel in diesem Augenblick dann ein Schritt angezeigt, wie du es jetzt selbst montieren kannst, mhm, um einfach da einen größeren Mehrwert zu haben. Das Tolle daran ist, wenn du jetzt eine Augmented Reality Brille hast, dann hast du natürlich die Hände frei, um den Drehmomentschlüssel einzustellen und auch anzusetzen und zu drehen. Also da gibt es inzwischen von VW, also es gibt ein Fake-Video von BMW, wo die das zeigen, der ist schon sehr alt, den habe ich auch, glaube ich, ich kann dir den Link mal schicken, der ist von 2007, da haben die das mal praktisch gefaked und dargestellt. Inzwischen gibt es, das ist 2013 schon auf der Inside AR gewesen von VW, das System heißt Martha, also Martha wie der Name ohne H groß geschrieben, haben sie bei diesem 3-Liter-Auto, ich muss jetzt aufpassen, dass es nicht wieder LT1 sagt, so heißt der nämlich nicht, XL1 heißt genau, der, glaube ich. Genau, XL1, ja. Wo sie das vorgestellt haben, also in dem Video, wo ich den VW, den Herrn Schreiber, Professor Schreiber interviewe, habe ich dann auch von LT1 gesprochen, hat er mich dann verbessert. Mhm. Das ist so ein System, wo die sagen, das Auto hat zu lange Wartungsintervalle und ist so selten, dass wir im Prinzip den Technikern irgendwas, wie du jetzt gerade beschrieben hast, an die Hand geben können, weil es natürlich wichtig ist, weil es sehr teuer ist, dass das Auto auch ordentlich gewartet und hergerichtet wird. Was ein anderer Anwendungsbereich für solche Augmented Reality Geschichten ist, ist zum Beispiel bei Ärzten. Also die Google Glass ist ganz, ganz häufig auch im chirurgischen Bereich im Einsatz, weil natürlich der Chirurg erstens mal steril arbeiten muss und dann im Prinzip das Bild, wenn der zum Beispiel jetzt von einem Patienten ein Röntgenbild hat, dann kann er das über seinem Auge direkt eingeblendet haben und wenn er jetzt am Chirurg im chirurgischen Eingriff ist, dann hat er das Röntgenbild da und kann dann im Prinzip viel diffiziler oder feiner dann bei dieser Operation vorgehen. Die Google Glass ist ja auch noch nicht tot. Also viele Leute sagen ja, die ist tot. Das stimmt gar nicht. Google ist nur momentan sehr, sehr vorsichtig. Die sind ja im Gegensatz zu Apple jetzt nicht so die tollen Marketing-Strategen. Es gibt ja jetzt angeblich eine neue Google Glass. Ich glaube auch, dass die gibt. Es ist noch nichts geleakt worden. Man hat die noch nicht gesehen. Es gibt nur ein paar Gerüchte, wie die sein soll. Und die soll dann auch eben nicht XE heißen, was Explorer Edition. Das ist ja im Prinzip ein Entwickler-Prototyp, den ich hier habe auch. Sondern die heißt EE, also Enterprise Edition. Und wer sich den Google Alert über Augmented Reality oder Google Glass holt, der sieht auch ganz, ganz viele logistische Themen inzwischen. Also ich glaube, dass die Logistik da auch ein sehr, sehr großer Nutznießer ist und dass diese wir sind ja jetzt im Bereich der Business-Anwendungen. Das, was wir vorher mit dem Tisch von IKEA hatten, das ist ja ein End-Consumer-Thema. Ja. Da werden die Devices, sind die noch zu kompliziert, zu teuer, zu wenig langlebig, zu wenig sicher. Aber in den in speziellen Umgebungen, wie jetzt bei Firmen, wird diese neue Google Glass wahrscheinlich ein großer Bringer sein. Man kann sich zum Beispiel vorstellen, wenn so ein Kommissionierer in irgendeinem Lager ist, dann kann ich den mit so einem Augmented Reality Device im Prinzip den Navigationsteppich direkt auf den Boden von dem Lager projizieren. Dann wird dem hinterher das Lager, wo er hin muss, irgendwo rot umrahmt angezeigt und ja. Dann kriegt er genau das Fach angezeigt und kann dann mit der Brille vielleicht sogar noch, weil da ist eine Kamera drin, einen QR-Code oder einen Barcode oder was auch immer scannen. Mhm. Und weiß dann, was er in seinem, also die Software weiß dann sofort, was er in seinem Ding hat, er muss nichts mehr eintippen. Ja, das ist momentan, gibt es ja ganz klassisch mit so einem PDA, was die im Prinzip laufen, genau diese Picker oder Logistiker durch die Gegend mit einem PDA und haben genau schon diese Funktionalitäten. Das heißt aber, wie du schon sagtest, die haben erstmal mindestens eine Hand belegt, dann haben die halt ein kleines Display auf so einem super robusten Gerät, weil es auch mal runterfällt, um sich dann durch die Lagerhallen zu bewegen. Plus sie müssen halt andauernd auf dieses Gerät gucken, müssen gucken, wo sie hinlaufen, müssen dann scannen, müssen dann eintippen und so weiter. Das ist momentan noch ein bisschen schmerzlich. Plus diese Enterprise PDAs für den Lagerbereich sind auch richtig teuer. Man bedenkt, naja, so ein Smartphone kostet irgendwie so, keine Ahnung, so ein billiges Android, kriegst du für 150 Euro, dann kann ja so ein Pocket-PC, was es meistens noch ist mit einem Windows CE 6, was aber dann von dem Hersteller, keine Ahnung, X schon das neueste Modell ist, denkt man sich, kann ja nichts kosten, so ein Gerät. Aber die werden zu selten verkauft. Genau, die werden zu selten verkauft. Da liegt so ein Gerät zwischen 600 und 1000 Euro. Mhm. Da hast du halt, damit du ein Farbdisplay hast, damit du einen QR-Code-Scanner hast, der auch ein bisschen robuster ist, auch mal runterfallen kann, plus dann deine WLAN-Verbindung, plus ein großer Akku, dass du halt da irgendwie 8 oder 9 Stunden am Tag damit das auch bedienen kannst. Plus nochmal den Halfter, um das halt zu halften, wenn du halt gerade beide Hände brauchst und. Das heißt, damit hast du eine richtig große auch Investition, die du tätigen musst, um halt so ein Gerät auszustatten. Jetzt stelle ich mir natürlich vor, wie du schon sagtest, mit diesen Google Glasses Enterprise Edition. Man weiß ja nicht, wie teuer sie werden. Aber du musst ja bedenken, du brauchst diese ganzen Ruggedized-Funktionalitäten brauchst du gar nicht mehr, weil du trägst es halt auf deiner Arbeitsschutzbrille. Gut, die Dinge sollen wesentlich robuster werden, mhm. habe ich auch gelesen. Also spritzwassergeschützt, mhm. Stoßfest, also auch wenn die auch mal runterfallen. Also ich denke mal, die müssen auch dran arbeiten. Was das Wichtigste ist, also was bei der Google Glass jetzt wirklich nervt, ist der Akku. Man mhm. kann dann zwar ein zusätzliches Akku-Pack dranhängen. Und wenn jetzt einer Angst hat, dass er damit gefilmt wird, an dieser Stelle, ich habe das Ding jetzt wirklich lang genug im Einsatz. Ich habe letztens ein Unboxing-Video gemacht. Ich habe eine neue Logitech-Kamera gekriegt und habe die dann beim Auspacken mhm. mit der Google Glass, und das ist ja auch toll, du kannst dann direkt filmen, wie du das Zeug auspackst. Ja. Also der Video war nach 3 Minuten, war der Bügel dann so warm, dass ich nach 5 Minuten, als ich aufgehört habe, musste ich das Ding sofort vom Kopf nehmen, also es wird dann bis zu 40, 50 Grad heiß. Oh, sehr unangenehm am Kopf. Ja, und die Batterie ist dann auch, also wir haben die auf der Inside AR mehrfach im Einsatz gehabt, also die haben immer mehrere dabei, mhm. weil die ungefähr dann Viertelstunde, 20 Minuten höchstens laufen mit einer Akkuladung, weil es ja wirklich nur so ein Mini-Akku. Ich habe die mal auseinandergebaut, die alte, als sie kaputt war. Also es ist wirklich so ein Mini-Akkule. Mhm. Und das ist jetzt nicht das Problem, der hält nicht lang, aber die ganze Technik ist halt auf kleinstem Raum in diesen Bügel dann reingepfercht und das wird halt dann schon warm. Da ist ein Prozessor drin, da ist die ganze Technik drin wie im Handy und du hast halt nicht so viele Abwärmemöglichkeiten, weil es mhm. halt direkt am Kopf anliegt. Ja. Also da müssen die auch noch was verbessern und müssen dran arbeiten. Also von daher braucht er keine Angst haben, dass er von irgendeiner Google Glass überwacht wird. Ich habe da jetzt heute wieder so eine Dame beruhigen müssen. Die NSA, die schaltet sich ja drauf. Also auch die NSA kann nicht verhindern, dass das Ding, wenn die Kamera an ist und es dann vielleicht noch irgendwie übertragen soll, dass dann da der Prozessor läuft und da wird das mhm. Ding einfach heiß und der Akku geht runter. Dann würde ich das merken. Also das ist Quatsch. Wie lange hält das jetzt beim Film? Ja, also ich sag mal so, wenn du wirklich extrem filmst, ich schätze mal, nach 20 Minuten ist Schluss. Okay. Ja. Also das war eine Augmented Reality Anwendung ist auf der Google Glass wirklich das Höchste, was du da machen kannst. Ja. Da ist der Prozessor wirklich am Anschlag. Es gibt ja von Vektorform die Alicia Iljajic, die habe ich auch interviewt auf der letzten Inside AR, die hat ja für den neuen BMW i8 über Vektorform eine Applikation gemacht, wo sie am Flughafen gezeigt haben, wo die Leute dann mit Google Glass sich den i8 anschauen konnten. Und du hast dann praktisch ins Auto reingeguckt, augmentiert, hast gesehen, wo die Motoren sitzen, wo dann der Elektromotor sitzt und wo der Range Extender sitzt und auch wie der Strömungsverlauf übers Fahrzeug ist. Das war also besonders tricky, wie die Alicia mir geschildert hat. Also im Prinzip haben die auch da die Google Glass verwendet und ich nehme mal an, dass die dann in so einem Fall, weil das ja wirklich ein wichtiger Einsatzzweck ist, dass die dann die dreifache Menge von den Dingern da hatten, die sie dann wirklich vor Ort mit dem Kunden im Einsatz haben. Weil du musst dann die Dinger wieder aufladen und du musst sie dann austauschen, weil es halt einfach noch ein Prototyp ist. Und ich meine, ich finde es ja schön, dass Google damit rausgekommen ist, weil die haben einfach mal gezeigt, was damit möglich ist. Das Handy, Smartphone als Brille, also ich finde es einfach eine tolle Sache, aber es ist halt einfach noch nicht also marktfähig aus meiner Sicht. Genau, das ist halt der erste Schuss, aber du siehst ja auch da, wie mutig da manche Hersteller sind, einfach zu sagen, wir bringen jetzt mal ein Produkt raus und wir wissen vielleicht unter Umständen, dass es gar nicht das perfekte Produkt für den jetzigen Zeitpunkt ist, aber das ist ja immer dieses Henne-Ei-Problem. Es gibt einen Haufen Hersteller, die sagen, ja, es gibt ja keine Technik, um das einfach mal auszuprobieren und dann gibt es natürlich die Hersteller sagen, naja, warum soll ich eine Brille rausgeben? Es gibt gar keine Software, gibt keine Software, genau, keine Anwendungen. Das ist das typische Problem halt. Ja? Und so ermöglicht man auch mal den Leuten einfach mal mit einer Technik zu spielen, sich damit vertraut zu machen, zu gucken, was sind die Use Cases, wo können wir Mehrwerte schaffen, wo kann man Software entwickeln, wo kann man Businessmodelle entwickeln und. Weil wenn du da nichts machst, dann hast du nach wie vor Stillstand und alle reden über die tolle heile Theorie und nichts passiert. Da fällt mir jetzt gerade noch eine andere Entwicklung ein, die Metaio auch entwickelt hat. Wenn du hast das Problem, wenn du ein Smartphone hast, hast du einen Bildschirm. Und dann kannst du auf dem Bildschirm natürlich auch eintippen. Ja. Wenn du jetzt so eine Augmented Reality Brille drauf hast, die Google Glass ist ja auch sprachgesteuert. Und wir wissen alles, Sprachsteuerung hat ja große Probleme. Erstens mal ist die Erkennung, egal wie gut die Software ist, nie exakt, weil die Software einfach nicht wie ein Mensch die Sprache auseinanderlegen kann. Und das Zweite ist, dass auch die in lauten Umgebungen eine Sprachsteuerung immer an ihre Grenzen stößt. Das heißt, wenn du draußen auf der Straße ist und da ist viel Verkehr oder es hämmert einer gerade mit dem Presslufthammer irgendwas auf, dann kannst du mit der Sprachsteuerung nicht gegen ankämpfen. Ja. Also gibt's keine Möglichkeit, jetzt bei so einer Brille eine Eingabe vorzunehmen. Und da haben die jetzt was Interessantes entwickelt. Das wird wahrscheinlich auch jetzt demnächst in Tablets kommen. Das haben sie 2014 gezeigt. Es gibt von Intel nicht nur diese RealSense-Technologie, wo man also praktisch 3D-Aufnahmen machen kann. Es gibt ja demnächst, wahrscheinlich haben wir dann in den Handys 5 oder 6 Kameras, also nicht nur 5 oder 6 Antennen für alle möglichen Funkstandards, sondern auch eben verschiedene Kameras, eben für 3D. Und es gibt auch dann Kameras, so Infrarot, also die praktisch Wärme-Bildkameras sind. Und mit diesen Kameras haben die auch ein Patent entwickelt. Das nennt sich Thermal Touch. Da kann ich dir auch mal einen Link auf ein Video schicken, wo man praktisch auf dem Tisch, der jetzt kälter ist als meine Finger, eine Tastatur einblendet. Und wenn ich jetzt mit dem diese beiden Kameras, also ich sehe praktisch die Tastatur virtuell hier auf dem Tisch eingeblendet und ich drücke jetzt irgendwo auf eine Zahl zum Beispiel, also eine Telefontastatur. Dann hinterlasse ich mit meinem warmen Finger auf dem kalten Tisch einen Thermalabdruck. Das heißt, es ist kurzzeitig wärmer, der wird dann auch wieder kalt, weil der Tisch ja die Umgebungsluft die Wärme wieder wegmacht. Und damit kann ich praktisch eine Eingabe machen. Also die Software erkennt, da ist es ein Stück wärmer auf dem Punkt und erkennt eine Eingabe und damit kann ich im Prinzip jeden Gegenstand, der jetzt nicht gerade die gleiche Temperatur hat wie meine Hand, das kann man im Winter natürlich umgekehrt auch machen, oder im Sommer, wenn irgendwas ganz heiß ist und du hinterlässt einen kälteren Abdruck, also es muss halt ein Unterschied in der Temperatur sein, kannst du damit eine Eingabemöglichkeit schaffen. Und du kannst ja dann wie beim Handy auch, das war ja das Fortschrittliche am iPhone, dass ich sage, ich brauche keine Tastatur mehr, weil die Tasten sind ja dann gekennzeichnet und sind fix. Ja. Und ich habe im Prinzip mehr Bildschirmfläche und ich blende einfach eine Tastatur ein oder einen Button, den ich jetzt gerade in der Software gerade für richtig finde. Es reicht, könnte auch nur einen Button, ja oder nein oder irgend sowas einblenden. Natürlich, die Option besteht auch, wenn du eine Eingabe machen möchtest, mit deinen Händen allgemein zu interagieren. Das heißt, du guckst zum Beispiel auf deine Handfläche und kannst mit Timp-Kombinationen oder mit Positionen auf deiner Handfläche auch eine Eingabe machen. Also so Gestensteuerung im weitesten Sinne. Da brauchst du dann auch nicht unbedingt, dass die mehreren Kameras auf dem Mobiltelefon, sondern kannst es auch mit 1 oder 2 Kameras erfassen und dadurch dann halt deine Interaktionen einfach einblenden. Das wäre dann diese 3D- Kamera, die dann praktisch Räumliches sehen kann und dann halt, aber da musst du halt die Gesten wieder lernen. Ja, das ist richtig. Das ist der Nachteil. Das heißt, das ist ja im Auto auch das Gleiche. Ich meine, so eine Wischgeste, die ist einfach. Ne? Mhm. Wenn ich jetzt das nächste Lied habe und wische nach rechts, dann ist das vor und wenn ich nach links wische, also rechts anfange und nach links wische, dann ist es zurück und wenn ich die Hand einfach so offen aufmache, dann ist Stopp oder wenn ich eine Faust mache. Also, aber du musst halt irgendwo erst einmal diese Gesten lernen, weil die Software natürlich dann auch vom Erkennen her wissen muss, was macht er jetzt da mit seinen Händen. Und das ist ja bei den Autos auch das Problem mit der Gestensteuerung, wenn du da irgendwo als Italiener bist und da gestikulierst als Beifahrer und dann die Software dann sagt, was will der jetzt von mir? Genau, ja. Ja, das Problem ist halt natürlich auch, du siehst ja, Leute gewöhnen sich an sowas. Ich kann bloß jetzt auch ein paar Jahre zurückdenken, mal an die T9 Texteingabe auf dem Mobiltelefon, was halt im Prinzip nur die Nummerntasten hatte, plus ein paar zusätzlichen Tasten. Da hast du dich aber auch auf dem Standard geeinigt. T9 war damals einfach ein Standard. Ja gut, es gibt da noch andere Sachen. Ich habe daheim eine Leapmotion, die kennst du sicher auch. Das ist ja praktisch auch so eine genau, wo man dann die Hände erkennen kann. Und ich habe dann noch so eine Mayo Armband, das dann praktisch dann die Muskelbewegungen scannt. Also es gibt da schon verschiedenste Ansätze, die man dann eben auch im Zusammenhang mit so einer Augmented Reality Brille als Eingabemöglichkeit zusätzlich noch nutzen kann. Korrekt. Was wollte ich Ihnen gerade sagen? Ich wollte gerade sagen, dass Leapmotion-Eingabe. Genau. Das ist, glaube ich, auch so ein Problem, weil nicht alle Eingabemöglichkeiten passen in der Situation. Bleiben wir mal bei dieser Logistiksituation, wenn du jetzt gerade schon, weil du jetzt die Hände frei hast, die Hände belegt hast mit deiner Ware, wie machst du denn deine Eingabe? Im Zweifelsfall kannst du natürlich stehen bleiben und dann anfangen, also deine Ware absetzen, stehen bleiben und dann deine Eingabe machen. Aber natürlich schöner oder Mehrwert wäre, wenn du es dann irgendwie auch ohne Hände machen kannst. Mhm. Die Idee war damals in dem Pilotprojekt, war zum Beispiel auf diesem Wagen, wo du deine Ware draufgelegt hast, waren verschiedene Symbole drauf. Und wenn du da praktisch deinen Blick fokussiert hast auf ein Symbol, eine gewisse Zeit, dann hat die Kamera erkannt, aha, du guckst dahin. Das heißt, du möchtest jetzt gerne die und die Geschichte jetzt machen. Mhm. Als Beispiel, öffne mir einfach das Tor. Ja? Also Eye-Tracking. Zum Beispiel, genau, ein Eye-Tracking. Dann guckst du halt auf deine Tafel und da war halt ein Symbol drauf für öffne mir das Tor. Und dann wusstest du halt das Gerät, du bist in der Nähe des Tores und mit Hand deine Augenbewegung, Augenkontakt, hat sich halt dann das Tor geöffnet. Habe ich erst vor kurzem was gesehen, MSI, ist auch schon ein bisschen älter, ist mir aber erst vor kurzem untergekommen, hat einen Eye-Tracker, den man praktisch an der Google Glass direkt befestigt, der dann praktisch zusätzlich eben dieses Eye-Tracking ermöglicht. Also gibt ja noch andere Firmen, die sowas herstellen. Ich weiß gar nicht, wie die heißen, die kommen, glaube ich, aus Finnland, die auch Eye-Tracking machen, die bauen es in die Bildschirme direkt ein. Also dieses MSI-Gerät ist relativ SMI, klein. Oder? MSI, also MSI. Wirklich? Martha Siegfried Ida. Ich habe nämlich hier... Da gibt es von mir auch ein Bild von der Gunnar gemacht auf der Cebit, auch mit so einer MSI-Kombination mit einer Augmented Reality-Brille. War es Fraunhofer? Ich glaube, Fraunhofer war es, ja. Also die heißen wirklich MSI. Ich gucke gerade, also ich habe jetzt nichts. Muss man bei mir auf dem Google Plus Profil schauen, da habe ich es jetzt vor kurzem erst geteilt, diese MSI-Geschichte. Ich finde das, ich mache das in die Shownotes rein. Erzähl ruhig weiter. Ja, also was auch eine interessante Anwendung in der letzten Zeit war, konnte ich leider noch nicht ausprobieren, ist auch eine Firma, die ich sehr, sehr mag. War ich begeisterter Mini-Fahrer. Mini hat ja auch so eine Augmented Reality-Brille für im Auto gemacht. Also ich kann da jetzt nur aus Hörensagen berichten. Also ich muss die jetzt mal irgendwann mal ausprobieren, wenn ich die Chance dazu habe. Da kannst du zum Beispiel so Sachen machen, dass du, wenn du Außenkameras hast und diese heutigen Fahrzeuge, das sind ja fast schon kleine Panzer. Ja. Um die Sicherheit zu gewährleisten, hast du natürlich dicke B- und C-Säulen und A-Säulen, weil du natürlich die Steifigkeit in dem Fahrzeug haben willst. Aber jetzt ist es so, dass wenn du so ein altes Auto anschaust, hast ganz viele Scheiben gehabt, ganz dünne Säulen und konntest also im Prinzip den Verkehr gut sehen und heute kannst du fast nicht rausgucken. Mhm. Dann kannst du mit so einer Brille, wenn du die beim Fahren aufhast, das ist natürlich die Frage, ob das dann beim Fahren passt und was das mit optisch, also Leute wie ich, die optische Brillen brauchen, geht. Aber du kannst dann theoretisch kannst du diese, diese B-Säulen, diese C-Säulen und diese A-Säulen virtuell ausblenden. Genau. Das heißt, wenn du außen ein Kamerasystem hast, die gibt es ja inzwischen, dass du 6 Kameras, glaube ich, braucht genau, man ums Fahrzeug rum, dann genau, kannst du 360 Grad simulieren und das kannst du praktisch dann über die Augmented Reality Brille dem Fahrer ins Fahrerhaus reinspiegeln. Ganz tolle Sache, die ich auch entdeckt habe in dem Fall, ist von Land Rover. Das ist ein Geländewagenhersteller, der hat sich dann noch was Besseres einfallen lassen. Die haben unterm Auto eine Kamera und projizieren dann praktisch dir die Motorhaube weg. Genau. Das heißt, wenn du einen Berg rauffährst, also eine Kuppe, dann hast du ja praktisch normalerweise guckst du dann, weil die Motorhaube dann ziemlich steil steht, dann kannst du dir nicht sehen, wo es hinten wieder runtergeht. Mhm. Und durch diese Augmented Reality Anwendung kannst du quasi dann schauen, wie es dann dahinter weitergeht und ob du jetzt anhalten solltest und vielleicht zurückfahren sollst oder ob einfach weiterfahren kannst. Genau, das nennt sich von Land Rover, die durchsichtige Motorhaube, werde ich auch gleich nochmal verlinken. Genau. Das ist auch sehr interessant. Das hat mir auch gut gefallen. Also, wie gesagt, das sind alles Augmented Reality Anwendungen. Wenn man das einfach mal weiterdenkt in die Zukunft, dann kann man sich da noch viel mehr Sachen vorstellen, die man heute noch nicht machen kann. Aber wenn man sich überlegt, wie die Technik fortschreitet, wie die Miniaturisierung fortschreitet und auch die Softwareentwicklung, dann gibt es da in der Zukunft sicher noch viel, viel mehr Anwendungsfälle. Ja, definitiv. Auch viele Sachen denken Leute gar nicht, dass es, wie gesagt, die Technologie eigentlich ist oder die Grundlage. Das, was man mal machen möchte, die Technologie ist halt eine Mehrwertdimension einfach mit einzublenden. Das ist das Beste, wenn die Technologie eigentlich nicht mehr spürbar ist. Also wenn du irgendwas anwendest, wo du gar nicht merkst, dass du Technologie anwendest und sie einfach dir nützlich ist. Mhm. Also das ist Idealvorstellung. Ja. Also für Marketingleute, was Besseres gibt es nicht. Ja, das stimmt. Kennst du irgendwelche Produkte, die schon im Alltag benutzt werden, wo man denkt, oh ja, da ist es schon gang und gäbe, dass man dann Augmented Reality im Alltag benutzt? Also irgendwie fertige Produkte? Ja, Head-Up-Displays zum Beispiel. Genau, das sind Augmented Reality. Ja, das sind schöne. Die Rückfahrkameras, die ich ja schon erwähnt habe, die Torlinientechnik im Fernsehen, also diese ganzen Animationen dann im Fernsehen, wo praktisch echt Bilder dann irgendwie noch zusätzlich mit Informationen versehen werden, das sind Sachen, wo die Leute gar nicht feststellen oder gar nicht wüssten, wenn du dich fragen würdest, was ist Augmented Reality, wenn sie es wissen, ob die jetzt dann Augmented Reality irgendwas gesehen haben, wenn die sagen, nee, haben abseits gezeigt. Mhm. Also da ist es dann schon so, dass es für einen, der nicht tief in dem Thema drinsteckt, schon ganz normal ist, weil man es halt einfach auch so oft sieht. Ja, das ist richtig. Head-Up-Displays, das ist ja auch ein ganz guter Punkt. Da merkt man auch schon, wie lang es die Thema Augmented Reality schon gibt. Jetzt die Flugzeugtechnik. Waren die ersten, die es bei den Chatpiloten in Helmvisier eingebaut haben. Nicht im Helmvisier, sondern auch im Cockpitfenster. Cockpitfenstern, genau. War so runterbar. HUDs nennen sich Head-Up-Displays, die du halt runterklappen konntest, beziehungsweise hast dann mit Zusatzinformationen einfach eingeblendet bekommen, um einfach, wie du schon sagtest, den Blick halt die ganze Zeit nach vorne zu richten, nicht die ganze Zeit auf die Instrumenten nach unten zu gucken. Ja, im Auto auch nichts Neues, Head-Up-Display. Weißt du, wer der Erste da war mit dem Head-Up-Display? Wer der Erste war? Ich weiß nicht, das Erste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, ein BMW. Und das war noch ein richtig fettes Teil. Das stand irgendwo auf der Cebit rum. Und das war so ein riesen Kasten vorne drin. Und der hat auch ziemlich viel Energie gebracht. Genau, und Problem war, tagsüber ging es gar nicht so richtig, weil es nicht hell genug. Genau, nicht hell genug. Und im Dunkeln konntest du es nicht runterregulieren, da war es schon eigentlich fast was zu blendend. Und inzwischen kriegst du es im A4, der neuen A4 kannst du Head-Up-Display mit bestellen. Genau. Und das ist gar nicht mehr so teuer, ich glaube 950 Euro war der Aufpreis. Oder 980. Ja, gut, ist auch noch viel Geld. Es war in den 80ern und 90ern war es kein deutscher Hersteller, sondern es war ein japanischer Hersteller. Der es zuerst eingeführt hat. Ja, wie gesagt, ich habe es das erste Mal auf der Cebit, glaube ich, beim BMW gesehen. Mhm. Glaube ich, ein neuer Siemer oder ein Prototyp sogar. Das war der Nissan 240 SX. Der war der erste, der halt ein Head-Up-Display habe. Das war natürlich zu der 80er, 90er Jahre Zeit natürlich, wo die Computerisierung natürlich stark Fortschritt genommen hatte. Und da gab es dann das erste Head-Up-Display im Auto, also in Großserien wohlgemerkt. Gell? Und dann war absolut korrekt, dann ging es, BMW brachte es mit Kombination mit Siemens VDO an den Markt, erstmal 2001 Chevy, General Motors, hat sogar das erste farbige dann gemacht. Mhm. Und dann 2003 war halt Siemens VDO mit BMW zusammen. Und 2005 hat der Peugeot-Konzern im C6 dann das Ganze auf den Markt gebracht. Also jetzt auch schon im Prinzip, es ist ja schon 30 Jahre her. Mhm. Ja gut, das sind jetzt natürlich fixierte, sehr reduzierte Augmented Reality Anwendungen. Das ist jetzt auch wieder ein Spezialgebiet. Ich glaube, dass inzwischen diese ganze Android Wear Geschichte auch sehr stark von der Google Glass profitiert hat. Mhm. Man muss sich natürlich dann auch überlegen, was mache ich auf so einem Display, das nicht sehr groß ist, wo ich nicht sehr viel Informationen einblenden kann. Und hat dann eben diese Karten erfunden. Und im Prinzip, wenn man sich an Android Wear anschaut, ist es, glaube ich, das Gleiche. Also es ist auch so, wenn du heute auf dem Android-Gerät, ich habe ja beides, ich habe so eine Sony Smartwatch mit Android Wear, und wenn du praktisch auf dem Android-Gerät die Android Wear-Software anschmeißt und vorher die Google Glass-Software anhast, dann geht die Google Glass rüber zu Android Wear. Ja? Also kannst du beides nicht betreiben. Am iPhone geht es witzigerweise. Da gibt es ja jetzt inzwischen die Android Wear App, wo du praktisch diese Uhr auch betreiben kannst. Und da muss man nur eins beachten, dass man die Google Glass Software vorher einschaltet, die Google Glass vorher sich als connected meldet und dass man dann erst das Android Wear einstellt und dann auf die Android Wear Uhr mit dem iPhone verbindet. Dann kann man beides betreiben. Also wenn es blöd geht, verlierst du dann die GPS-Verbindung zum Smartphone, du kannst nicht navigieren, aber ansonsten geht eigentlich alles. Weil du gerade sagst, Wearables, das ist ja auch ein Wearable, und man merkt mittlerweile, wie du schon sagtest, vorhin das Beispiel, man möchte gerne das Handy eigentlich in der Tasche lassen für so Navigationsgeschichten, und dann merkt man halt, so eine Uhr, also so ein Wearable ist dann schon etwas weiter. Du siehst ja, das Thema wurde ja, die ganzen Android Watches und Apple Watches wurden ja erst vor 2-3 Jahren vorgestellt. Man sieht, wie schnell die Akzeptanz dafür da war, weil natürlich das ein Wearable ist, was du nutzen kannst, was vielleicht nicht so, wir haben vorhin schon gesagt, so kritisch betrachtet wird. Ja, es ist sozial akzeptiert. Also genau. Das ist was sich die Hersteller auch auf die Fahnen schreiben müssen, die jetzt Augmented Reality Brillen irgendwann herstellen. Man muss es schaffen, dass man die Akzeptanz in der Bevölkerung herbringt. Also es ist ein psychologisches, ethisches Problem, was man da zu lösen hat. Ich hab da auch interessanterweise Rohit Talwar hieß der, den habe ich auch auf der letzten Inside AR interviewt, ist ein Zukunftsforscher aus London, und der hat also in seinen Zukunftsszenarios diese Wearables, also diese Brillen, auf jeden Fall ganz stark drin. Das ist ja immer so eine Spekulation, da kann er recht haben oder auch nicht. Genau. Und ich habe ihn dann halt gefragt, ich habe gesagt, ja, also wir sind jetzt hier in Deutschland, das war in München, und Deutschland ist ja der Datenschutz heilig. Ist ja was, wo wir uns auch nach außen differenzieren. Und die Google Glass hat ja auch in Amerika hohe Aversionen in der Normalbevölkerung, jetzt gerade auch im Silicon Valley erzeugt. Mhm. Vielleicht auch deswegen, weil es ein teures Device war, was so diese Schnösel auf sich aufgesetzt haben. Mhm. Egal was, aber es war halt schwierig, das Ding in der Bevölkerung akzeptiert zu kriegen. Und dann habe ich zu ihm gesagt, warum er dann trotzdem glaubt, dass sich dieses Gerät durchsetzen wird auf dem Markt. Mhm. Es muss ja irgendwann von den Nerds und Hipstern, wie jetzt unser einer, der sich mit sowas auf die Straße traut, dann, sagen wir, in die Normalbevölkerung diffundieren. Und seine Antwort war eigentlich eine sehr einfache und kurze Antwort. Er hat gesagt, wenn ich so ein Ding aufhab und bin ihnen damit 2 Schritte voraus, dann wollen sie das auch. Ja, das ist richtig. Und ich glaube, das ist der Ansatzpunkt auch für die Hersteller. Also die müssen im Prinzip diese Prototypen, aus dieser Prototypenphase rauskommen. Die müssen Anwendungen entwickeln, wo man eben wie beim Abseits, beim Fußball, einfach gar nicht mehr feststellt, dass das jetzt Augmented Reality ist, sondern dass es einfach sowas von nützlich ist und einen sowas von effizienter macht als User, dass man sagt, ich kann ohne das Ding nicht mehr leben, weil dann kann ich meine Arbeit nicht so schnell erledigen oder ich habe die Informationen nicht so schnell zur Hand wie ohne. Ja, also, oder wie mit, also Handy, was brauche ich ein Handy? Ich hab das Ding ja am Kopf. Also dieses Bild, was ich auch habe in 15 Jahren, dass man das Handy nicht mehr drauf startet, dass man dann nicht mehr durch den Verkehr geht, sondern dass man im Prinzip die Informationen eingibt. Und da ist Google auch ziemlich fortschrittlich. Also was mir damals gefallen hat, als die Google Glass rausgekommen ist, da ist ja auch Google Now eingeführt worden, kurz davor. Und das ist ja eigentlich so diese Umkehr der Suchmaschine in eine, ich weiß schon, was du suchen wirst und zeig's dir vorher an. Ja, also das ist so die auch ein Zukunftsszenario, dass du sagst, du fährst ja regelmäßig auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln zu deinem Arbeitsplatz und Google Now weiß das ja. Die wissen ja, wo du arbeitest, wenn du das freischaltest natürlich. Das sind wir jetzt wieder im Datenschutzthema, aber man hat ja einen Nutzen davon. Und die wissen, wo du zu Hause bist. Und mir zeigt ja Google Now jetzt schon an, wenn ich morgens von Aressing nach Ingolstadt fahre, wenn auf der B300 irgendwo Stau ist. Dann weiß ich das vorher schon, dann warnt er mich. Oder der sagt dann auch, jetzt musst du langsam losfahren. Wenn du einen ersten Termin um 8 Uhr hast, dann kommst du jetzt schon fast zu spät. Und das sind halt so Geschichten, wo dann eben die Software im Hintergrund für dich schon hilfreiche Informationen parat hält und dir dann zum Beispiel am S-Bahnhof einen anzeigt, wann die nächste S-Bahn geht, die zu deinem Arbeitsort fährt. Ja, die anderen interessieren dich ja alle nicht, die nach links oder an einen anderen Zielort fahren. Also das ist eine Kombination, wo ich mir dann wirklich auch einen Mehrwert für die User vorstellen kann in der Zukunft, dass man dann im Prinzip nicht mehr suchen muss, sondern dass die Suchmaschine eigentlich so diese täglichen Routineaufgaben für einen selber erledigt. Ja, das ist richtig. Also das ist halt die nächste Evolution zum Thema Wetter. Ne? Im Prinzip wollen wir alle, man hat früher Nachrichten geguckt, um halt Nachrichten zu gucken und anschließend zu erfahren, wie wird das Wetter morgen. Um mich darauf vorzubereiten, brauche ich morgen Regenschirm? Ja, nein, vielleicht. Und im Prinzip war das immer eine Information, die man sich immer abgeholt hat. Also man musste gezielt nach dieser Information, also damals noch im Fernsehen drauf warten, weil ich hatte, oder im Videotext nachgucken. Und so bekommst du die jetzt dann mit, wann du sie brauchst. Und nicht morgens, im Prinzip eine halbe Stunde, bevor du losgehst, dass du weißt, okay, wie ist meine Kleiderwahl heute? Brauche ich die Gewinnerstiefel oder reichen mir die Sandalen? Und für viele Leute war das sehr irritierend, auch wieder gesellschaftliche Akzeptanz, dass so eine Information im Prinzip zu dir getragen werden und du dir nicht gezielt die abholen musst. Woher wissen die, was ich jetzt gerade brauche? Genau. Ja, also ich meine, das ist schon irritierend. Also ich hab letztens auch so ein irritierendes Technikerlebnis gehabt. Ich habe, bei mir steht ein neuer Dienstwagen an, der ist jetzt 3 Jahre der ist demnächst aus dem Leasing raus und ich habe überlegt, ein A5 oder ein A4 und habe mir dann beim Händler, als meine zur Inspektion war, ein A5 zum Ausprobieren gestellt. Jetzt haben die mir so ein S5 hingestellt. Und der hat alle Schnickifurz drin gehabt, was man sich vorstellen kann. Unter anderem auch dieses, wenn der mit diesen Außenkameras dann feststellt, du fährst über eine Linie drüber oder kommst einer Linie zu nah, dann lenkt der dann. Ja. Also es ist dann, wenn du es nicht gewohnt bist und nicht darauf vorbereitet bist, und das hat keiner, die haben ja einfach die Karre in die Hand gedrückt, ist es sehr irritierend, weil dir das Fahrzeug im Prinzip in die Lenkung eingreift. Ja, also das ist für mich, also ich kann mir vorstellen, dass Leute, die eben mit dieser Technik nicht so affin sind wie unser eins, sich dann einfach auch irritiert fühlen, weil die sagen, hey, der greift ja irgendwo in meine Intimsphäre, in meinen inneren Bereich ein, also wie das Lenken jetzt bei mir sagt, ja Auto, und dann habe ich irgendwann gesagt, na Auto, dann lenk halt selber, aber das ist dann ganz witzig, wenn du dann selber fahren willst, dann fährt er ein bisschen nach links und dann lenkt er wieder ein nach rechts und irgendwann schaltet er ab, weil er merkt, dass du nichts mehr dagegen machst. Genau. Ja, weil dann wird ja der Hersteller fahren. Ja? Richtig. Dann wird es Haftungsrecht. Das wollen die nicht, haftungsrechtlich. Genau. Ja. Ich hatte das letztens auch, bin auch so ein modernen deutsches Premium-Produkt gefahren und das konnte, glaube ich, bis 80% sogar die 80 km/h sogar die Spur halten auf der Stadtautobahn. Und das ist so ein bisschen spooky, weil der fährt am Anfang so ein bisschen wie besoffen. Der fährt erstmal nach links, nach rechts, würde ich sagen, ey, so willst du doch niemals fahren. Und meldet sich dann auch ganz vehement, wenn du dann nicht die Kontrolle übernimmst. Mhm. Irgendwann sagt er halt, wie du schon sagtest, ey, jetzt bist du wieder dran. Und zum Glück nachts auf abgesperrter Strecke. Das mal getestet, wenn du es nicht machst, der fängt dann die Notbremsung an einzuleiten. Mhm. Ja, könnte ja sein, dass du ohnmächtig bist oder was. Herzinfarkt bekommen hast, wie auch immer, ja. Nee, also wir haben das, für mich war dann beim 5er BMW, den wir in Portugal mit eingeführt haben, war das für mich auch so ein Schlüsselerlebnis. Da haben die uns gezeigt, dass du mit dem neuen 5er fährst du an der Parklücke vorbei, dann misst er schon mal aus, ob die Parklücke ausreichend groß ist für ihn. So, und dann setzt du dich rein und sagst, dann schaltest du irgendwo deinen Einparkassistenten an. Dann fängt er an, automatisch zu lenken. Du nimmst also automatisch du musst die Hände vom Lenkrad weg, weil das Fahrzeug dann die Lenkung übernimmt. Mhm. Aber du musst noch Gas geben. Und bremsen. Und bremsen, ganz genau. Und dann habe ich den Kerl gefragt, sage ich, also wenn ich mir das jetzt technisch vorstelle, dann ist es aus meiner Sicht doch wesentlich komplexer, jetzt zu lenken und zu schauen, ob das Fahrzeug da hinten reinpasst, als Gas zu geben oder Gas wegzunehmen. Ja, das ist ja wirklich dann nur ein bisschen Plus, ein bisschen Minus, ein bisschen lauter, ein bisschen leiser. Also das ist ja wirklich was total Triviales. Das könnte der doch dann auch noch erledigen. Ja, sagt er dann, das ist dann so, dass das haftungsrechtlich problematisch ist, also gesetzt den Fall, ich meine, das Auto hat da hinten alle Sensoren und sowas, der würde das wahrscheinlich nicht machen, aber gesetzt den Fall, da funktioniert jetzt irgendwas nicht oder es passiert, dass hinten ein Kind reinhüpft und der fährt zurück und quetscht das Kind an das andere Auto hin. Dann fragt der Staatsanwalt, wer war denn schuld? Mhm. Wer ist denn dieses Auto gefahren? So, jetzt haben sie die Hände nicht am Lenkrad und sie haben auch kein Gas gegeben und nicht gebremst. Mhm. Dann waren wir es. Mhm. Das ist auch das Problem, was dieses autonome Fahren aus meiner Sicht noch schwierig macht. Man kann zwar das haftungsrechtlich lösen, aber man kann im Prinzip nicht hergehen und sagen, wenn jetzt wirklich jemand zu Schaden kommt, ein Mensch zu Schaden kommt, also solange das Blechschaden ist, ist es kein Thema. Mhm. Dann kann man das finanziell regeln. Aber wenn jemand totgegangen ist, dann will der Staatsanwalt wissen, wer war da schuld? Mhm. Wie können wir zukünftig verhindern, dass es passiert? Und da ist dann halt der Automobilhersteller gefahren, wenn du selber nicht fährst bei so einem Check, der dann alleine über die Straße fährt. Ne? Ja. Deswegen sitzen die ja auch bei uns bei den Testfahrten immer in Ab-8-Stellungen nebendran und haben die Hände so neben dem Lenkrad. Ja. Und den großen Notausstand da. Ganz genau. Nur dann kriegen die Genehmigung, dass sie auf unseren Straßen fahren. Das ist ein Thema, das hatte ich erst letztens mit Maha gesprochen, bei der letzten Podcast-Folge war. Er hat über die Zukunft gesprochen. Und genau diese Thematik ist, wenn unser Leben zunehmend digitalisiert wird, auch mit solchen Assistenzfunktionen wie autonomes Fahren, wer ist bei Haftungsfragen schuld, wie du schon sagtest? Wenn es Blechschaden ist, kriegt man es geregelt, kein Thema. Aber was ist wirklich, wenn es um Leben und Tod geht, muss man mal ganz krass so sagen. Da sträuben sich so ein bisschen noch die Automobilhersteller. Ja, es gibt auch schwierige Zwicklagen, in die dann kommen. Also sagen wir so, bei so einem Assistenzsystem, du hast jetzt einen schweren Unfall, geht ja heute schon so. Und da ist eine Software drin, die das Fahrzeug möglichst so für dich sicher macht und sich dann irgendwo einen Weg aus dem ganzen Getümmel raus. Mhm. Und jetzt hast du die Option, ob du jetzt praktisch in eine Schulklasse reinrauscht oder ob du auf der anderen Seite irgendwo einen auf der Gegenfahrbahn wegbläst. Ja. Ja, also da muss eine Software entscheiden, welcher Mensch jetzt stirbt quasi. Also das sind so ethische Fragen, die sich dann stellen, die wir hoffentlich nie irgendwo in der Software lösen müssen. Aber ich meine, wenn das weiter automatisiert wird und die Autos selber fahren, dann muss man in Zukunft für solche Sachen auch irgendwelche Algorithmen aufstellen, die dann eben ja sich vielleicht für das kleinere Übel entscheiden müssen. Das ist aber auch eine Herausforderung an die Softwareentwickler und auch an die Geschichten, weil wie wäre es denn jetzt, wenn es so nicht wäre? Keine Assistenzsysteme, dass irgendjemand stirbt, passiert kann immer. Der Staatsanwalt denjenigen, wenn er hinterher überlebt hat, in dem Auto, das dann einen Tod gefahren hat, abprüfen, ob der richtig gehandelt hat. Mhm. Aber du hast eine echte Person, ja, und keine Software. Doch, genau. du kannst. Also ich hab meinen Artikel geschrieben, ich habe gesagt, die selbstfahrenden Autos werden so lange nicht kommen, solange ich Software nicht vor Gericht stellen kann. Genau. Das ist eine richtige Aussage, ja. Muss ich noch verlinken, den Artikel. Ich weiß gar nicht, wann ich den geschrieben habe. Ich habe schon lange nichts mehr geschrieben, muss es mal wieder blocken. Ich stelle einen Artikel, schreibe ich mal hin. Das ist wieder zusammensuche. Ja, jetzt sind wir aber ein bisschen abgekommen von der Augmented Reality ins Autogeschäft. Ich meine, bei mir liegt es nahe, weil ich ja in Ingolstadt tätig bin und da ist ja sehr dominanter Automobilhersteller. Mit vier Buchstaben, oder? Und ja, vier Ringen. Mit vier Ringen und vier Buchstaben und die ja tolle Autos bauen und ja, insofern muss man sich damit auch beschäftigen. Aber ich sehe auch, Augmented Reality ist auch so eine Brückentechnologie, die es ermöglicht, Geräte, die nicht hochtechnologisiert sind, im Prinzip auch intelligenter und besser zu machen. Ja. Also gerade, wie du schon vorhin sagtest, unter Umständen habe ich ein Auto, was noch kein Einparkhilfesystem hat oder ein Parkleitsystem oder wie auch immer. Das kann ich mit, weil ich, keine Ahnung, gerne Oldtimer fahre oder es mir nicht leisten kann, ein aktuelles Auto zu kaufen. Kann mir es aber auch helfen, dann zu sagen, hey, wenn ich so eine Brille habe, kriege ich praktisch auch diese Systeme, die ich im Display in eines modernen Autos angezeigt bekomme, nachzurüsten als App zum Beispiel, dass du auch dann sowas in deinem Fahrzeug einfach machen kannst. Das heißt, du kriegst diesen Mehrwert, ohne das technologisch jetzt umzurüsten. Das ist vielleicht eine Marktlücke. Ne? Also wir sind ja hier in Berlin, in der Hipster-Gegend und wo ganz viele Startups sind. Das ist ja vielleicht eine Marktlücke. Ich meine, Oldtimer-Besitzer sind meistens ziemlich affluent. Ja. Also die haben ziemlich Kapital. Mhm. Und im Prinzip, ja, so ein Augmented, so ein Head-Up-Display für Oldtimer oder halt Anzeigen. Vielleicht kann man die dann auch noch irgendwo digital aus dem Fahrzeug holen. Mhm. Und du hast dann im Prinzip deine alten Rundinstrumente da und hast aber trotzdem alle Informationen, die du aus deinem anderen Auto gewohnt bist. Genau. Also das sind, solche Sachen sind auch zukünftig denkbar eben in dem Bereich, denke ich. Und es geht ja noch weiter. Also ich meine, wir werden ja zukünftig auch diese Car2X-Kommunikation haben. Ja. Da haben sie in Ingolstadt 2010 schon mit Ampelanlagen gearbeitet. Da sind sie jetzt daran, dass man sagt, man kann die Autos im Prinzip so mit den Ampelanlagen vernetzen, dass die Ampel dem Auto sagt, pass auf, fahr mal 5 Kilometer langsamer, 5 Stundenkilometer langsamer, dann kommst du bei der nächsten Grünphase bei mir. Mhm. Das heißt, man spart Sprit, man spart dieses Anfahren und Bremsen und Ausschalten, das kostet ja alles mehr Energie, als wenn man dann durchrollt. Ja, der braucht ja praktisch nur vom Gas gehen, wenn man jetzt irgendwie vielleicht sogar noch rekuperiert und einen Elektromotor drin hat, der dann in einem Hybriden die Batterie wieder auflädt, dann kann man damit also auch Sprit sparen. Und damit sind natürlich dann, mit dem Oldtimer kannst du es natürlich da nicht machen, aber damit könntest du dann zum Beispiel so einen Oldtimer auch digital vernetzen mit so einer Augmented Reality Anwendung, die der, nur der Fahrer als Brille hat. Ja. Der muss halt dann selber den Fuß vom Gas nehmen. Genau, aber er könnte dann zum Beispiel auch die Informationen haben, du besitzt jetzt in einem Oldtimer Typ ABC und das heißt dann, wenn du dann, keine Ahnung, runterguckst, dann siehst du auch, was für eine Fußstellung du haben müsstest, um halt den idealen Winkel zu haben, um diese Geschwindigkeit zu reduzieren. Oder der zeigt dir in deinem alten Rundinstrument augmented an, wie weit der Zeiger zurückgehen muss, dass du bei der nächsten Ampel bei grün drüber. Oder so, genau. Ja. Wäre noch einfacher. Das wäre natürlich ein, ist auch noch einfacher zu realisieren. Sollte man es patentieren lassen? Wie sollte man es patentieren lassen? Quatsch, soll irgendeiner bauen, wir wollen es genau, nutzen. Genau, wir wollen es nutzen, ja. Genau, wir sind ein cooler End-User. Wir sagen, wo die Bugs sind, was nicht funktioniert. Okay, ich finde bei der Augmented Reality, der Wein ist auch relativ real, oder? Ja, doch, ist besser als Augmented. Also manchmal ist die Realität, also ich bin ja ein alter Livestreamer und Hangouter und Skyper und so, ich habe jetzt auch am Montag eine Delegation gehabt, die mir sehr wichtig war, wo ich mich dann hier aus Berlin zugeschaltet habe. Aber ich glaube, es wird nie irgendwie was, das persönliche Gespräch und den persönlichen Gegenüber, so wie wir es jetzt haben, ersetzen. Das ist ganz nett, man kann auch mal einen Podcast oder einen Hangout machen. Aber letztendlich muss man sich dann doch irgendwo mal im echten Leben treffen. Ja. Also ich finde auch die Republika immer wieder ein Highlight, habe mir schon für nächstes Jahr angemeldet, weil einfach du denn die Leute auch mal wirklich in echt treffen kannst. Ja. Aber trotzdem ist es eine schöne Geschichte, dass man, wie wir ja auch dann einfach mal ein Hangout machen können, wenn wir irgendwie Fragen haben, dann sehen wir uns auch. Also es ist jetzt nicht nur eine E-Mail, sondern man kann dann eben auch sich sehen und miteinander sprechen und irgendwas klären, was man vielleicht jetzt in der E-Mail nicht so einfach klären könnte. Oder Telefonat ist ja auch noch was geht. Also ich habe immer so das Ding, wenn ich mit meinen Mitarbeitern sage, es gibt Sachen, die kann man einfach in der E-Mail nicht erklären. Ja, oder es dauert oder es, lange, es gibt, sehr komplex. Es gibt ein Hin und Her, also es gibt so ein Hin und Her, was Frage, Antwort, Frage, Antwort, also die nächste Antwort erzeugt die nächste Frage. Mhm. Dann sage ich immer, in so einem Fall anrufen. Mhm. Ja, also vielleicht vorher eine E-Mail schreiben, wenn ich jetzt irgendwo auf dem Kongress oder was bin, dann kann ich auch zurückrufen, aber es gibt so Momente, wo einfach dann eine E-Mail oder so eine schriftliche Kommunikation ganz schwierig ist. Was mir gerade einfällt, Augmented Reality, Kommunikation, schriftlich, was natürlich auch sehr schön ist, was du ermöglichen kannst mit so Brillen, ist auch, weil Informationsflut, auch den Gegensatz zu erreichen. Das heißt, du kannst auch gezielt Informationen ausblenden. Mhm. Also für mich wäre so ein guter Use Case für so eine Brille, wäre Adblocker. Adblock oder Also läufst du durch die Gegend und dann so die letzte Bastion der Werbeindustrie sind halt noch diese große Billboards, wie heißen die eigentlich auf Deutsch? Plakatwerbung, oder? Leuchtreklame genau. Plakatwerbung oder Litfaßsäulen. Litfaßsäulen, genau. Und da kriegst du halt noch ganz viel Content drauf, den du zum Beispiel nicht im Fernsehen zeigen darfst, wie zum Beispiel keine Tabakwerbung. Ja, ich glaube, die ist auch verboten jetzt in der Öffentlichkeit. Ja. Okay. Die gibt es, glaube ich, nur noch im Kino. Okay, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall solche Sachen, die halt du normalerweise vielleicht nicht sehen möchtest oder gerade sehen möchtest, dann wäre es natürlich auch schön, wenn du dann mit so einer Technologie auch dann Sachen einfach ausblenden kannst oder weniger reduzieren. Oder ich bin ja wieder, da tickt der Marketingmann wieder in mir, oder du blendest den Leuten die Werbung ein auf solchen Billboards, die antickert. Ich meine, du hast ja dieses Problem, das ist ja das Problem der Holzpresse. Wenn du eine Anzeige in der Holzpresse schaltest, dann hast du wahnsinnig viele Streuverluste, weil du alle Leute mit deiner Werbung nervst und vielleicht fünf, die dann kaufen, triffst. Mhm. Das heißt, wenn du die fünf nur antriggern würdest mit der Werbung, dann wäre es A, billiger, weil dann könntest du nämlich pro Nase mehr ausgeben und dir mehr einfallen lassen. Und du würdest die anderen 5.995 dann nicht nerven, die Zeitung vielleicht lesen. Ja. Also das wäre auch was. Da gibt es auch einen interessanten Typen, das ist ein Japaner, den habe ich auch interviewt auf der Inside AR zum Thema Augmented Reality. Den Film, den finde ich so genial. Der hat da so nach dem Motto, irgendjemand, der in seiner Wohnung hat, überall alles vollgepflastert in Werbung, der hat es bewusst übertrieben, der ist Künstler. Da siehst du dann auch einen Teekocher, auch so, ist auch eine tolle Art, Augmented Reality zu zeigen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie er geheißen hat. Ich ist auf meinem Kanal drauf. Ich habe da auch auf meinem YouTube-Kanal kannst du so Unterkanäle oder wie man heißen, so Videozusammenstellungen machen, habe ich zu Augmented Reality auch gemacht. Und das ist wirklich ein Künstler, der das mal so richtig auf die Spitze getrieben hat. Und dann gibt es noch ein anderes Video, das finde ich auch total genial, ist ein bisschen sexistisch, würde ich sagen, wo so eine französische Band Facebook auf der Straße macht. Also die gehen da durch mit so einem Ghetto-Blaster und da spielt ihr Lied und dann sehen sie Mädels und dann siehst du auch Augmented Reality, siehst du sehen das Profil, das Facebook-Profil auf denen und hinten am Rücken, am Verlängerten haben sie dann Poke Me, also stehen und dann klatschen die da so drauf und dann laufen die Mädels mit. Also wie gesagt, ist ein bisschen sexistisch, aber ist eigentlich auch ganz gut so als Augmented Reality mal sich anzuschauen, was man somit auch im künstlerischen Bereich macht. Ein Problem ist halt natürlich, dass momentan der Zugriff auf die Technologie sehr schlecht ist. Das heißt, du kannst momentan mit Augmented Reality nicht die Massen erreichen, weil du musst halt gezielt sagen, hallo lieber Kunde, stell dich bei uns auf den an den Stand, setz die Brille auf und dann guckst du erst und dann geht's erst los. Das heißt, die Hürde ist noch eine relativ hohe. Du kannst es halt nicht so als Massen Medium vermarkten. Ja, das ist auch mit dem Handy. Also das war ja auch die Überlegung 2010, als ich dieses SZ-Magazin hatte. Da war ich ja noch bei den Maschinenringen und war für Marketing zuständig und war da gerade am Arbeiten für einen Jahresbericht und habe gedacht, Mensch, das wäre doch was für einen Jahresbericht, dass du da was mit Augmented Reality reinmachst. Das heißt, wie diese Harry Potter Zeitung, das heißt, du könntest im Prinzip ein Video von dem Verbandstreffen aus dem letzten Jahr abfahren, den du auf YouTube hast, wenn die dann da eben oft an den Punkt kommen, wo dann eben dieses Verbandstreffen erzählt wird. Das Problem, warum es wir nicht gemacht haben, wäre es sehr teuer gewesen, das zu entwickeln damals. 2010 war das auch softwaretechnisch noch sehr teuer. Da hätte man also mindestens, sagen wir so, 5.000 bis 10.000 Euro ausgeben müssen für so eine relativ einfache Geschichte auf dem Handy. Der zweite Punkt, und das war eigentlich das größte K.O.-Kriterium war, du musst den Leuten irgendwo in dem Heft erklären, wie sie das machen. Ja, das heißt, lad dir die Junaio oder Wikitude oder was auch immer App runter auf dein Smartphone, schalt den Kanal Maschinenringe ein und geh dann bitte mit deinem Handy über dieses Bild. Und das ist dann, also das sind zu viele Schritte. Also es ist nicht einfach genug, es ist nicht selbsterklärend genug. Wir haben es dann mit QR-Codes angereichert, weil wir gesagt haben, okay, QR-Codes kennt inzwischen fast jeder. Die waren damals auch noch nicht so bekannt. Inzwischen sind sie ja schon verschrien, weil es auch schon verquerte Links oder überklebte QR-Codes gibt, wo man sich Schadsoftware runterlädt. Das war damals noch nicht der Fall, aber auch das war schon erklärungsbedürftig. Aber das war noch leichter zu kapieren als jetzt mit Augmented Reality, weil das war dann zu abgefahren. Das Problem ist natürlich auch da, gibt es da Branchenstandards? Gibt es ja nicht, gell? Du siehst ja, auf der Google Glass gibt es halt die Applikation und die Software, auf der, was war das von Epson, die Motion VT? Die Moverio, Epson Moverio, genau. BT200. Die, was hat denn die für ein Betriebssystem drauf? Die fährt unter Android 4.0. Also okay. Ich weiß nicht, ob die jetzt inzwischen abgedatet haben, aber es war damals Android 4.0. Aber eine abgespeckte Version, die Brille ist im Prinzip so, dass du ein ziemlich fettes Teil auf dem Kopf hast, wo du also richtig blöd aussiehst, weil das so ein bisschen wie so eine hohe Glasstärke, also bei Brillen. Ja? Mhm. Und das durch die Technik, die dann dort größer ist als in der Google Glass, links und rechts ziemlich weit über den Kopf rausgeht. Also es sieht echt doof aus, das Ding. Ist aber sehr wirkungsvoll, also wird auch hauptsächlich in Business Cases eingesetzt. Und dann hast du ein Kabel weggehen, was ich wieder sinnvoll finde, wo ich sage, das hätten sie bei der Google Glass auch machen können, dass du den Akku wegmachst und dass du vielleicht dann auch noch da haben sie auch noch die Technik drin, also den Prozessor. Und das ist im Prinzip eine Größe von einem Android-Handy. Ja. Und auf diesem Technikteil hast du dann auch noch eine Touch-Oberfläche. Du hast keinen Bildschirm, den brauchst du ja nicht, den hast du ja hast oben du im Gesicht. Im Gesicht. Ja. Aber du kannst praktisch dort dann eben auch, zumindest scrollen oder sowas. Mhm. Aber das ist kein echtes Android, also es sind ein paar Sachen, die da drauf nicht laufen, also brauchst du dann auch eine Spezialsoftware. Mhm. Da kannst du dann Filme anschauen, das ist noch ganz nett. Also wenn du im Flieger sitzt, hast du das Ding auf, kannst du dann im Prinzip so auf beiden Augen dann irgendwo am Flugzeughimmel dann einen Film, deinen eigenen, angucken. So ein riesen Display, ja. Genau, das Gefühl, dass du ein riesen Display hast. Wenn du so fast wie wenn du im Kino sitzt. Mhm. Ich habe gerade mal geguckt, mit so einem Verlinken. Wahrgenommen, größeres Bild ist bis zu 320 Zoll. Genau. In QHD-Qualität. Was ist mit der QHD? Ich weiß gar nicht, was QHD ist. Klingt auch schon wieder wie. Das ist von Burgs, das HD. Genau. Quality HD oder. Keine Ahnung, irgendwas zwischen. Wahrscheinlich kein Full HD und kein HD, sondern irgendwas unterhalb. Genau. Irgendwas kleineres dann. Ja, es ist halt schwierig. Also, ich glaube, diese Durchsichtbildschirme sind natürlich auch. Ja, auch noch relativ am Anfang. Mhm. Gibt ja schon größere, die das darstellen können. Da müssen sie sich auch noch ein bisschen Hirnschmalz reinstellen in den Entwicklungsbetrieben. Kennst du irgendwo, wo sowas benutzt wird in der täglichen Praxis? Also kennst du jemanden oder eine Firma oder irgendwo, wo wirklich sowas gelebt wird, nicht nur? Also ich habe immer das Gefühl, da wird ganz viel drüber gesprochen. Mhm. Es gibt unheimlich viele Anwendungsfälle und total praktische Möglichkeiten, aber so großflächig wird es irgendwo eingesetzt? Ist mir jetzt direkt nichts bekannt. Also mich würde mal interessieren, also da bin ich zu wenig in der Logistikbranche zu Hause, aber ich glaube, dass es da schon auch Anwendungsfälle gibt, wo die das... Ja, vereinzelt habe ich das ja auch schon gesehen. Ja. Wie gesagt, wir hatten ja auch ein Pilotprojekt. Dann sieht man mal mit total viel Geld was realisiert und stellt dann fest, irgendwie... Ja, scheitert dann, dass die Leute dann diese schweren Brillen nicht auf dem Kopf haben wollen oder ja, dass die dann irgendwie mit den Augen Probleme kriegen werden. Das sind ja alles Sachen, die noch nicht ausgetestet sind. Also ich meine, ich habe das Ding auch auf, also man gewöhnt sich dran. Also es ist ja im Prinzip nicht direkt im Sichtfeld, dieser Glasbaustein, aber er ist oben drüber. Und sagen wir, wenn von oben Licht einfällt, dann spiegelt es auch in den Glasbaustein rein, ins Auge. Also es ist dann manchmal schon ein bisschen irritierend. Also es ist grenzwertig, es geht, aber ich sage mal so, dann ist natürlich die Brille, ich habe eine ganz leichte noch, normale Brille, ist natürlich um einiges schwerer, vor allem auf der rechten Seite. Das ist jetzt sehr unregelmäßig. Ja, und wenn es dann warm wird noch am Kopf. Ja. Also es gibt ja ganz viele Leute, die Google Glass am Anfang häufig den ganzen Tag getragen haben. Und ganz viele, die es jetzt nicht mehr tragen. Sascha Pallenberg zum Beispiel hat es ja nicht mehr im Einsatz. Der Scopelizer, der sich mit der Brille unter der Dusche fotografieren lassen, sieht man. Selbst Larry Page oder wer ist der andere? Von Google, der hat ja irgendwann mal in der U-Bahn mit der Brille fotografiert worden, der hat es ja dann auch irgendwann nicht mehr aufgehabt oder hat sie oben auf dem Kopf gehabt. Mhm. Das sind halt, sagen wir auch Sachen, ich glaube, da werden wir einem wirklich auch diese 15 Jahre brauchen, bis die Miniaturisierung so weit fortgeschritten ist, dass das Ding dann wirklich fast nicht mehr spürbar ist. Mhm. Oder dass vielleicht sogar Kontaktlinsen sind. Also es gibt auch schon Ansätze, das in Kontaktlinsen zu machen. Mhm. Und dann ist es natürlich vom Tragekomfort her viel, viel kleiner, aber da sind wir noch weit davon entfernt. Hier habe ich gerade die Tage gelesen, dass es so Kontaktlinsen mit LCD-Display entwickelt wurden. Da werden sich dann viele Leute fragen, wie geht es mit der Stromversorgung? Genau. Also, das geht genauso wie bei RFID. mit Induktion. Induktion, ja. Genau. Also da gibt es auch ein Video von Kontaktlinsen, die dann praktisch ums Auge rum, hast natürlich auch wieder fast sowas wie eine Brille, eben ja. diese Spule, die dann im Prinzip die Kontaktlinse mit Strom versorgt. Mhm. Ja, also das sind noch ein paar Patente zu holen, zu erfinden, ja. Bis das dann wirklich so ist, dass es dir das Auge nicht wegätzt. Ja, definitiv. Wie geht es jetzt weiter mit der Technologie Augmented Reality? Siehst du da jetzt gerade vor uns den nächsten Schritt? Also ich sehe in der nächsten Zeit, sehr viele Brillen kommen. Also man muss ja dann sagen, es geht ja dann auch von der Augmented Reality über die Mixed Reality in die Virtual Reality. Mhm. Da auch wieder das Buch vom Dirk Schad empfohlen über Augmented Reality. Der erklärt dann auch genau, was der Unterschied ist. Also ich sage mal so, Virtual Reality, bekanntest Teil ist ja das, was von Facebook jetzt gekauft worden, die Oculus Rift. Genau, ja. Ist eine reine virtuelle Realität, also das heißt, da fehlt das Echtbild. Da gibt es dann so verschiedene Übergangsstufen. Die HoloLens zum Beispiel ist auch ein Spezialfall, die jetzt Microsoft in der Entwicklung hat. Das ist ja eigentlich von der Absicht her im Prinzip so der PC. Als Brille, den nimmt man dann draußen nicht mit, sondern das heißt, du bist dann im Büro oder in deinem Zuhause und arbeitest quasi in der Luft mit irgendwas. Da muss man auch mal sehen, wohin sich das entwickelt. Also ich glaube, dass es am Anfang erstmal Insellösungen werden, Speziallösungen, Sonderlösungen, wo, dieses Hände frei haben und ja, also einen großen Vorteil zu haben, dadurch, dass man die Hände frei hat und dass man einfach direkt irgendwas vor sich sehen kann. Logistik, Chirurgie, Ärzte, irgendwelche Ausbildungen auch, da geht es dann auch stark in die Virtual Reality. Also ist einmal Mini-Simulatoren. Ja, wie du schon gesagt hast, auch Anleitungen. Das heißt nicht, dass der jetzt unbedingt schon in der Fertigung jetzt mit dieser Augmented Reality Brille arbeitet, aber wenn du jetzt irgendjemand anlernst, der am Anfang, wo du jetzt vielleicht einen Menschen nicht hinstellen willst, der teurer ist als jetzt so eine Software, die dem beibringt und der an irgendwelchen, schon kaputten Köpfen, wo dann schon mal einer Schraube zu stark reingedreht hat, einfach ins Üben anfängt. Ja. Also ich glaube, dass es am Anfang solche Insellösungen, Einzellösungen geben wird, auch weil die Software noch nicht so weit ist und auch die Rechnerleistung noch nicht so weit ist. Und weil es eben, wie du gerade schon gesagt hast, keinen Standard dafür gibt. Mhm. Irgendwann wird das Ding dann von der Entwicklung, von der Hardware und auch von der Software so weit sein, dass man sagt, jetzt braucht man einen Standard, jetzt braucht man ein einheitliches Betriebssystem, einheitlichen, sowas wie jetzt Junaio Browser, also so ein Internetprotokoll, das also auf diesen Brillen läuft. Und dann wird das Ding vielleicht aus der Business-Welt vielleicht auch in den Consumer-Bereich fundieren. Deswegen war es von Google schon sehr vermessen, also diese Brille auch als Consumer-Modell verkaufen zu wollen. Also das wäre dann nichts Besseres gewesen als ein Bluetooth-Headset mit Bildschirm. Mhm. Ja. Aber es gibt ja schon auch Bereiche, die in den Low-Tech-Bereich reingehen. Sehr stark, gerade die Google Cardboard. Hast du das schon mal gemacht mit der? Ja, gut, da kannst du ja auch Augmented Reality machen, weil du kannst ja im Prinzip die Kamera auf durchschalten. Ja, ich hab zwei Stück von den Dingern daheim. Sind natürlich zum Aufsetzen nicht gut und wenn du ein bisschen stärker hinfasst, sind sie kaputt. Also ich habe mir da, mein Sohn hat auch eins und ich habe jetzt auch vor kurzem von, was war das, Replay? Gab es bei der Veranstaltung, gab es hinterher auch so ein Google Cardboard, das habe ich dann mal noch zusammengebastelt. Also ich bin jetzt nicht so der Gamer und auch nicht der absolute Virtual Reality Fan. Wenn es denn mal ein Holodeck gibt, dann mache ich das. Aber bis dahin ist es für mich jetzt nicht so interessant. Also ich finde Augmented Reality, die reine Augmented Reality und dann halt auch wirklich nicht mit so einem fetten Teil auf dem Kopf. Also es sieht dann noch blöder aus, als wenn du so eine Brille aufhast. Definitiv, ja. Es ist halt auch wenn du dann also praktisch noch das Kamerabild als statt der Wirklichkeit hast. Also das ist ja dann ist ja eigentlich keine Augmented Reality mehr, sondern es ist ja Tunnel Vision? weil du hast ein Kamerabild. Das ist ja dann eigentlich auch schon ein virtuelles Bild oder zumindest ein künstliches Bild. Ja. Ja, also du siehst ja auch nicht in die volle Breite deines Sehspektrums. Ja, genau. Du bist ja dann irgendwo eingeschränkt. Also das ist für mich Eulen nach Athen tragen. Aber zum Ausprobieren und zum Testen ist es sicher auch eine gute Möglichkeit. Ich denke, das ist ein ganz guter Weg für die Akzeptanz des, dieser Technologie. Ja, Spielen ist immer gut, weil Spielen ist Ausprobieren, Spiel ist Testen. Also vielleicht gibt es, ich meine, es gibt ja dieses Spiel Ingress, was sich auch gut verbreitet hat, was ja auch ein Augmented Reality-Spiel ist, wo du quasi, wenn du irgendwo jetzt dann irgendwo einen Port siehst, wo du dann erkämpfen musst. Und ich habe das Spiel nicht gespielt, ich habe es mal draufgeladen, aber wie gesagt, ich bin ja der Gamer. Wahrscheinlich bin ich auch schon zu alt mit 53 zum Spielen. Ich spiele ein Spiel, da schimpft mich meine Frau immer, aber das ist für mich Entspannung. Es ist Zuma, wo sie diese Kugeln schießen. Das ist für mich so, daheim dann Zuma spielen, dann kann ich runterfahren. Aber ansonsten bin ich jetzt nicht so der Gamer. Aber ich kann mir vorstellen, so Simulationsgames, Gamification, das ist auch ein Ansatz für Firmen, wo man durchaus jetzt einmal auch diese Generation, die ja mit sowas aufwächst, vielleicht besser weiterbilden kann, weil die mit gewohnt sind, mit Games was zu machen. Also ich sag mal so Autofahren. Ja? Also wenn ich jetzt meinen Junior anschaue, der ist jetzt 16, der ist halt ganz viel Rennen gefahren an der PS2 oder 3 oder was das für immer war, oder PS4, wo du dann ein Lenkrad hast, wo du ein Gaspedal hast. Also Automatik kann der jetzt schon fahren. Okay. Ja? Das braucht er genauso wenig lernen, wie er das Fahrradfahren von mir hat lernen müssen, weil die sind im Kindergarten mit diesen Laufrädern gefahren. Damit haben die schon die Balance, also die können das schon aussteuern. Und dann das Einzige, was er dann noch lernen musste, wo er das erste Fahrrad bekommen hat, war Bremsen. Mhm. Das hat er halt am Anfang mit den Füßen gemacht, wie er es von den Laufrädern gewohnt hat. Und genauso ist es beim Autofahren, weil die Jungs, das ist der Vorteil vom Spielen im Vergleich zu irgendwas anderen lernen, also was lesen oder Fernsehen schauen oder so. Du hast halt dann auch die Haptik. Das heißt, du hast auch dieses Force-Feedback-Lenkräder und also den kann ich in meinen Q3, der ist in Automatik, reinsetzen, der fährt mir den ohne Beule in die Garage. Dann hat er noch PDC, also ist... Das ist insofern, das könnte man in der Wirtschaft vielleicht auch noch mehr nutzen, dass man sagt, Simulatoren, Spiele, um die Leute einfach fit zu machen, wenn die irgendwas teures Gerät kriegen, da sind wir dann auch wieder bei der Landwirtschaft, bei der letzten Agritechniker, die ist jetzt dieses Jahr wieder, die ist alle 2 Jahre, da war ich ja dort, da hat Klaas zum Beispiel eine goldene Medaille bekommen für einen Simulator für Erntegerät. Mhm. Dazu muss man wissen, diese Dinger kosten inzwischen zwischen 500 und 750.000 Euro. Das heißt, wenn da einer irgendwo, so ein junger Bauer oder ein junger Fahrer von einem Lohnunternehmer das Ding in den Sand setzt, dann ist halt viel Geld kaputt. Mhm. Und dann ist der nächste Nachteil, dass die halt als Erntemaschine nur in einem engen Erntezeitfenster jetzt im Sommer, Herbst unterwegs sind. Das heißt, den Rest des Jahres kannst du die gar nicht einsetzen, weil es da nichts zum Ernten gibt. Genau, wollte gerade sagen. Und insofern ist so ein Simulator ein toller Ansatz, weil du dann die Kerle im Prinzip direkt vor der Saison auch wieder fit machen kannst, auch ältere Fahrer, denen einfach mal ein paar schwierige Situationen, wie so ein Piloten dann, das Triebwerk fällt aus, das ist kaputt, bei dem ist der kommt irgendwie in einen schweren Boden rein oder ist an der Hanglage, wo dann noch der Reifen platzt, weiß der Geier, was du da alles simulieren kannst, und da musst du halt schauen, dass er die Kiste, ohne kaputt zu kriegen, da durchbringt. Mhm. Und wenn er dann in der echten Kiste sitzt, dann hat er da schon, ich sage mal so, das Popometer geeicht. Genau. Ne? Merkt schon, jetzt wird es kritisch langsam erfahren, vielleicht ein bisschen nach oben, dass das nicht kippt oder so, oder nach unten, je nachdem. Also das sind also so Sachen, wo ich sage, da könnte Virtualität, Augmented, also dieses Holodeck oder diese Simulatoren, das ist auch ganz eine tolle Sache. Ja, was ich da immer vermisse ist, wenn du schon sagst, mit deinem Sohnemann und das Autospiel, die Simulation, was die Leute vergessen ist, halt da draußen gibt es Physik. Das heißt, Beschleunigungs- und Bremskräfte erleben die nicht. Klar, das Lenkrad vibriert ein bisschen und lenkt auch ein bisschen vielleicht mal dagegen, wenn da irgendwo ein Platten ist oder sonst irgendwas. Aber mal eine Vollbremsung zu machen, ist halt auf die Taste drücken, also auf das Fußpedal. Dann siehst du auf dem Bildschirm, wie sich dein Auto verlangsamt. Aber du kriegst dieses Gefühl der Verlangsamung gar nicht mit. Ja, und das Schlimmste ist, wenn die Kiste richtig crasht, und ich habe ja gesehen, wie die Jungs dann unten das richtig drauf anlegen, möglichst viele Beulen in ihre Kisten reinzufahren. Das kannst du halt in echt nur einmal machen. Mhm. Und dann liegst halt auf dem Dach und hängst im Gurt nach unten. Genau. Also das, da müssen die Simulatoren noch besser werden, ne? Dass die dann wirklich, wenn sie das so übertreiben, auch wirklich dann im Simulator kopfüber in Gurten hängen und merken, jetzt war es doch ein bisschen heftig. Jetzt war es heftig. Und wer sich schon mal in aus einem überschlagenen Auto mal aus dem Gurt lösen musste, weiß, was für Kräfte eine, da sind. Ja, ne? Vor allem, was für eine Arbeit ist. Ja. Da bist du froh, wenn du irgend so ein Schneideding hast. Ne? Ja, beziehungsweise musst du halt wissen, was die richtige Abstütztechnik ist, weil der Gurtstraffer, der zieht dich hin? Der zieht dich ja die ganze Zeit, also der hält dich ja. Mhm. Und du musst ja erst den Gurt entspannen, um den zu lösen. Und dann musst du im Prinzip deinen Körper über deine Arme wegdrücken von diesem Schwerpunkt, dass der Gurtstraffer überhaupt loslässt, dass du überhaupt diesen Gurt öffnen kannst. Das ist ja nicht ganz ohne. Das heißt, du hast da Erfahrungen. Ich habe das schon mal gemacht, ja. Ich musste mal ein Auto ersetzen, weil das Handschuhfach nicht mehr zuging. Das lag daran, weil von diesem Handschuhfach das Dach war. Das ist wie der LKW-Fahrer, der seinen Chef anruft und sagt, Chef, ich kann nicht weiterfahren. Er sagt, ja, was ist denn los? Er sagt, der rechte Außenspiegel ist kaputt. Er sagt, du wirst aber ohne Außenspiegel fahren können. Er sagt, ja, der LKW liegt drauf. Genau, ja. Ja, ich habe es schon mal geschafft, ein Wohnmobil zu schrotten. Da gibt es wahrscheinlich auch wenig Leute, die das geschafft haben. Also Totalschaden. Ja, richtig. Ja, so. Hast du Kaffee holen, als du Autopilot reingehen? Also einmal vorwärts in die Böschung und dann, also auf der Autobahn, haben wir vorwärts in die Böschung, dann hat es uns nochmal rumgelassen und dann haben wir rückwärts, mein Junior war mit drin gesessen. Ja, ist jetzt auch bald 10 Jahre her, aber das Ding hat, also da merkt man dann, also diese Wohnmobile, diese richtigen, also diese, ja, weiße Ware, sag ich mal, diese Kühlschränke, diese Fahnden, das ist also wirklich Pappschachteln. Ja, das ist, wenn du da die Fenster ausmachst, fällt das ganze Ding zusammen. Das Einzige, was Substanz gehabt hat, war das Fahrerhaus. Mhm. Und da war Gott sei Dank hinten keiner drin gesessen. Mhm. Also deswegen fahre ich jetzt nur noch so Transporter. Die sind zwar auch nicht viel besser, aber ein bisschen stabiler sind sie dann doch. Ja, also ein richtiges Ding, ja klar. Weil du brauchst Gewicht halt sparen, gell? Mhm. Das heißt, du machst da so eine Pappschachtel da drauf. Ja, und das ist Holz mit irgendwie Styropor oder irgendwelchen Schaum ausgekleidet und außen ist eine Aluminiumhaut drauf und innen ist halt irgendwas drauf getaped oder vielleicht noch Sperrholzplatte, so kleine. Und da, wenn da irgendwas reinrammelt, dann ist es so wie ein Streichholz, puff, ist es weg. Wir hatten überall Löcher in dem Wohnmobil. Lüftungslöcher. Hoffentlich war es Sommer. Hat's gut durchgeführt. Es war im März, da war es ganz schön kalt. Okay. Und wir waren dann mit dem Hintern auf dem Standstreifen gestanden, auf einer dreispurigen Autobahn und dann haben sie ja wegen uns dann die rechte Spur sperren müssen. Mm. Auch nicht so gut. Okay, weiter im Text. Sind wir ein bisschen jetzt ein bisschen wieder in die Autoschiene. Also wir driften immer wieder in die Autoschiene ab. Ne? Also ich meine, ist auch immer ein interessantes Thema. Ist ja typisch deutsch. Ne? Deutsche Autokultur. Ich habe gesehen mal diese BT200, die ist ja im Vergleich relativ preiswert zu den Google Glasses, was die am Anfang gekostet haben. Die kostet, glaube ich, um die 600, 700 Euro. Genau, das fand ich jetzt also immer noch, ich glaube, zu viel für die Technik, was sie heute kann. Mhm. Aber im Vergleich zu dem Google-Produkt natürlich schon preislich interessant. Ja, du kannst ja frei kaufen, also die ist frei verfügbar auf dem Markt. Aber die hat mich jetzt noch, ich sag mal so, da fehlt das, was Google Glass ausmacht, sind diese pfiffigen Geschichten wie diese Navigation, wie diese Sprachsteuerung, dann die Fotofunktion, diese Einfachheit und dann auch, ich sag mal so, dass sie wirklich klein und leicht ist. Mhm. Also du fällst mit dieser, also wenn du die irgendwo in der S-Bahn trägst, also da guckt dich jeder blöd an. Okay. Also da ist die Google Glass wesentlich unauffälliger. Was gibt es noch so als Produkte, die man heutzutage kaufen kann? Die, ja, es gibt noch Wuzix. Wie heißt sie? Wuzix, also Victor, Udo, Zeppelin, Ida, Xantippe. Mhm. Ist ein amerikanischer Hersteller, aber ich sag mal so, die sehen jetzt auch nicht wirklich prickelnd aus. Wuzix, das sind mehr so, also die sind auch viel im Business-Bereich unterwegs. Ja. Sehen eher aus wie so eine klobige Sonnenbrille, aber das ist eigentlich schon. Ja, gut, das ist dann schon das neueste Modell. Früher hatten sie nur so eins, wo du irgendwo übers Ohr hängst und dann so das dann so seitlich runterzieht, also wo dann so aussieht, wie eine Gesichtslähmung hättest. Also ist auch nicht mein Fall. Es gibt dann noch von Rencon. Das ist so eine, die haben es eher fürs Fahrradfahren entwickelt. Ich glaube, irgendein Skibrillenhersteller hat auch eine Augmented Reality Skibrille hergestellt. Ich glaube sogar mit Wuzix zusammen. War es jetzt Uvex oder war es ein anderer? Ich weiß jetzt gar nicht. das ist halt dann auch wieder so ein wirklich ganz eng begrenzter Bereich. Ich meine, für Skifahrer, die genügend Geld haben und die sowas spaßig finden, ist das ganz gut. Aber du hast halt bei dieser Technologie diese Durchsichtbildschirme, die sind ja ganz billig, oder diese Projektionen oder was auch immer, dann, wie du das Bild dann reinbringst. Und da kannst du dann sehen, wie schnell du jetzt die Piste runterrauscht oder vielleicht auch noch, ich glaube, geht auch noch dann, dass du nachschauen kannst, wo du jetzt fahren musst. Ja, das sind also, wie gesagt, singuläre Anwendungen. Dieses Rencon ist mehr so ein Fahrradfahrer-Augmented-Reality-Brille, wo dann halt auch deine Geschwindigkeitsdaten und auch eine Navigation eingeblendet wird. Also auch eher so Spartenlösungen als irgendwie so ein Generika für die Thematik. Also was ich noch spannend fände in Zukunft wäre, ich habe ja auch eine Drohne, dass du im Prinzip, du hast ja bei den Drohnen, also bei diesen Multicopter, kriege ich immer Schläge, wenn ich sage Drohne, weil das die Community nicht so gern hört. Die sagen dann immer, das klingt so nach Militär. Der Tod aus der Ferne oder der ferngesteuerte Tod. Obama irgendwo am Tisch lässt gerade irgendwelche Pseudoterroristen umbringen. Also diese Multicopter, die muss ja dann normalerweise auf Sicht fliegen. Genau. Das heißt, du musst die sehen. Und wenn ich jetzt im Prinzip da gibt es ja diese Komplettbrillen, wie heißen die jetzt noch? First-Person-View-Brillen? Ja, diese FPV-Brillen. Fat Shark, genau, Fat Shark sind es. Also, Fat Shark? Ja, wieder fette Hai. Okay. Ja, Fat Shark, glaube ich. Predator, gibt es da irgendwas, gell? Ja, da gibt's ganz viele Möglichkeiten. Und damit hast du ja im Prinzip, das ist ja dann auch fast schon, also Virtual Reality, aber eben als echt, also du siehst, da gibt es ja jetzt inzwischen auch Drohnenrennen, ja, die dann praktisch virtuell, also Virtual Private. Ich habe zu viel Wein getrunken. Nee, also wo du praktisch dann, als wenn du in der Drohne sitzt, in der Brille das siehst. Ja, also First Person. First Person View, genau so heißt es, danke. Das mit einer Augmented Reality Brille hätte natürlich den Vorteil, dass du dann nicht gegen das Gesetz verstößt, weil sonst brauchst du ja normalerweise, wenn du FPV fliegst, brauchst du irgendeinen, der auf die Drohne oben achtet und an der Fernsteuerung ist. Was du unter Umständen nicht sein darfst, weil du darfst nicht, du musst nämlich die Drohne dir angucken, plus noch steuern. Das kannst du nicht tun, wenn du praktisch gerade durch deine Displaybrille guckst. Genau. Ja, die Guten, die können das. Also die fliegen besser, wenn sie praktisch virtuell im Cockpit ihrer Drohne sitzen, als wenn sie noch sehen. Ja, weil die sehen ja dann auch noch, wo das Ding hinfliegt, wenn es weiter weg ist. Ja, genau. Wenn die mal 20 Meter weg ist, dann siehst du schon relativ klein. Wenn sie 50 Meter ist, dann siehst du nur ein kleines Pünktchen. Das ist richtig. Und wenn sie 100 Meter weg war, dann musst du suchen, wo sie ist. Aber okay, das sind die FPS-Views. Aber auch wiederum schade, dass es da nicht beides geht. Dass du eingeblendet bekommst, da ist sie, und unter Umständen vielleicht mit einem Auge oder zwei Augen umschalten kannst und sagen, hey, hier habe ich praktisch visuell, gucke ich nach oben und auf der anderen Bildschirmseite oder eingeblendet habe ich nochmal. Siehst du, wo sie jetzt fliegt. Genau, wo, also hast du den FPS drin, also so Picture-in-Picture-Funktion fehlt für diese Möglichkeit. Genau, wir waren noch stehen geblieben, wo es denn so wirklich im wo es Anwendungen gibt. Genau, es gibt ja Itizo, kennst du die? Nee, das sagt mir jetzt nichts. Die machen, ja, genau das Thema, kommen aus Würzburg. Das waren die, mit denen wir das Pilotprojekt gemacht haben, für die Logistik, um halt da durch die Gegend zu rollern, um die Hände frei zu haben, und die machen das. Ja gut, das sind diese Firmenanwendungen, die sind natürlich jetzt im Außerfirmenbereich dann nicht so bekannt. Ich gucke gerade, die nutzen Google Glass, die ODGR6, kenne ich auch nicht. Habe ich auch noch nicht gehört. Also diese Wootzix, genau. Recon Jet, genau. Das ist Recon Jet, das ist die kann man auch für andere Anwendungen hernehmen, aber die wird eigentlich vermarktet so als Fahrradfahrer. Augmented Reality Brille. Dann die Meta 1, noch nie gehört? Ja, das ist, glaube ich, ein italienischer Hersteller. Ja, ich weiß gar nicht, ob die schon auf dem Markt ist. Also die ist ewig angekündigt. Anscheinend gibt es jetzt dann auch. Und die Opt-Invent Ora 1, die sieht ja auch ganz schick aus. Den Invent habe ich auch schon gehört, ja. Die kenne ich vom Namen her. Also es gibt ja wohl schon ein paar, die auch in, also scheinbar, das wundert mich ja jetzt, dass denen ihr Anwendungsfall ja für im Prinzip 6 verschiedene Brillen gemacht ist. Ja. Also das heißt, da muss es doch irgendwo ein Common-Protokoll geben oder sie haben natürlich für 6-mal entwickeln lassen. 6-mal entwickeln lassen, was natürlich auch sehr teuer wäre. Ja gut, wenn die jetzt für die, wenn die jetzt die, weiß nicht, was für eine Basis die WUZIX arbeitet, aber ich nehme mal an, dass die natürlich auch nicht alle ihre eigenen Betriebssysteme entwickeln, sondern wahrscheinlich das meiste auf Android, weil das Open Source ist und weil das Google ja auch verwendet. Ich guck gerade mal, was das, ich bin jetzt gerade mal auf dieser Opt-Invent-Seite und guck mir jetzt mal an, was da für eine, die Brille, was sagen die hier? Inklusive Batterie nur 80 Gramm. Das ist schon mal interessant. Battery Life 3 Hours. Dry Hours, würde ich schon sagen. Mikrofon drin. 3 trockene Stunden. Auch Android KitKat, genau. Ja, ich gehe davon aus, dass die sich alle auf Android eingeschossen haben. Und dass deswegen dann die Software, da muss er vielleicht nur noch die Bildschirmdimensionen anpassen. Macht auch WLAN, Bluetooth, hat auch eine Kamera, 5 Megapixel. Was hat denn die Google Glass? 5. Auch, okay. Ja. Die hat also auch Autofokus und macht auch 1080p Recording. Mhm. Also relativ ähnlich zur Google. 1080 ist mehr Day als die Google Glass. Okay. Ja, die Google Glass hat nur 720. Und du kannst auch scheinbar dieser Seitenbügel, den kannst du in der Höhe verstellen, dass du quasi 2 verschiedene Winkel hast und auf dieses Gerät. Ah, das ist das Ding, ja, das habe ich auch schon gesehen, Opt-Invent. Ja, ich glaube, der Name, der ist mir schon untergekommen. Also, aber die andere, wie hieß die noch, die ich nicht kannte? Meta? Nee, Meta kenne ich auch. ReconGent, dann gab es noch hier ODGR6. Guck ich mal, was das hier ist. ODGR6 sagt mir gar nichts. Die sieht also hier auf den Specsheets schon mal relativ fett aus, hat aber auch irgendwie Dual-Display, Quad-Core, und so weiter. Also es klingt eher schon so nach... Die Google Glass ist ja da auch schon veraltet, ne? Also vom Prozessor. Gut, wann wurden die jetzt entwickelt? ODGR 6? Diese. 2013 zuletzt, glaube ich, die Version 2 rausgekommen. Ja, jetzt haben wir 2015. Also ich sage mal so, wenn jetzt die 2er, da haben sie ja schon andere Tech-Specs. Also vielleicht wird ja auch nicht mehr ganz so heiß. Aber was mir da noch einfällt ist, ich glaube, dass Apple natürlich Metallo nicht aus irgendwelchen Spaßgründen gekauft hat. Die haben auch Patente, das habe ich auf meinem Blog auch mal verarbeitet, die haben auch Patente im Bereich Brillen, Augmented Reality Brillen. Ich habe eigentlich schon immer vermutet, also vielleicht ist es noch zu früh, vielleicht ist es noch nicht ausgereift, aber ich kann mir vorstellen, dass Google auch an so einer Augmented Reality Lösung arbeitet. Mein Microsoft ist damit aus dem Knick gekommen. Google hat jetzt die Google Glass auf den Markt gebracht. Also die Zeit ist meines Erachtens reif und Apple ist ja nie der Erste. Und die saugen ja erst einmal auf dem Markt ab. Metallo war ja jetzt guter Patentbringer in dem Bereich. Und ich kann mir vorstellen, dass man ich würde mal vorsichtig geschätzt sagen, 4 bis 5 Jahren irgendwas von Google sehen werden in dem Bereich. Wo sie die Patente einsetzen und wo sie dann eben auch vielleicht ein Device bringen, das dann so ist, dass es auch vielleicht massenmarkttauglich ist. Hier die ODG, die machen ja Werbung für Industrial Grade Smart Glasses und die haben scheinbar auch eine andere Software drauf. Die haben Rectile OS drauf. Sagt sie das was? Ja, das kenne ich. Wo habe ich denn dieses Rectile OS schon mal gesehen? Sagt mir jetzt gar nichts. Aber da bist du ja der Fachmann. Wo habe ich denn das schon mal im Einsatz gesehen? Genau. Das hatte ich schon mal irgendwo im Einsatz gesehen. Ich will es auch mal verlinken. Und also nicht die Android-Schiene. Das heißt, da müssen sie wohl doch separat entwickelt haben, dieser Lösungsanbieter. Aber das ist dann eine Firma, ist das für eine Firma jetzt eine Lösung? Mit 5 oder 4 verschiedenen Brillen? 6 schön, also die machen wohl Lösungen in ihrer Logistik, also Logistiklösungen. Also es ist ein Dienstleister für Logistikunternehmen, der genau, Lösungen anbietet. Für Virtual Reality oder für Augmented Reality, um halt da Lösungen zu bauen. Ja gut, da haben sie wahrscheinlich dann mehrere Module und je nachdem, was das für ein Modul ist oder welche Anwendung das ist, nehmen sie dann die passende Brille dazu. Da haben sie aber auch irgendwie a See-Through Optimization Android Framework for Head-Worn Computing atop Android KitKat drauf, also Android. Auch was drauf, ja. Die sieht auch eigentlich ganz schick aus, wenn ich gucke mal, wie schwer die gerade ist. Das ist. Steht hier natürlich nicht mit dabei. Ich sehe nur den Rücken, bin jetzt. Ja, macht ja nichts. Ist auch gut so. Du kannst das Spiel in den Shownotes lesen. Genau. Kennst du das von, wie heißt der denn? Bildschirmrückseitenberater. Bildschirmrückseitenberater? Ja, den Namen hat kreiert, ich überlege jetzt gerade, ich habe ihn auch schon persönlich getroffen, der spricht da öfters auf der Republika, war früher mal IBM, so ein Zukunftsding. Ich habe sein Gesicht vor Augen, ich bin so schlecht im Namen merken. Ich google mal. Bildschirm wie? Bildschirmrückseitenberater. Das geht mir öfters so. Du stehst da irgendwo und dann stehst du da irgendwo und dann hast du mal gefragt, man guckt in seinen Bildschirm rein, so regungslos und tippelt da rum und erzählt dann, ja. Er hat ein ganz bestimmtes Erlebnis. Er ist mit seiner Frau ins Reisebüro gegangen und wollte Urlaub in den Alpen machen und wollte hinfahren, wo es schön ist. Und dann sagt er zu dem Reisebüro-Menschen, der hinter seinem Bildschirm saß, ja, der hat dich auf der Bildschirmrückseite beraten, daher kommt das Wort Bildschirmrückseitenberater. Ja, in welches Land? Er sagte, ist egal, wo es schön ist. Ja, ich muss aber das Land wissen. Gunter Dück, kann das sein? Ja, der Gunter Dück, genau. Ja, gut. Du hast gerade gefunden. Google weiß alles. Und der Gunter Dück hat dann zu ihm gesagt, ja, egal wo es schön ist. Und dann hat er gemeint, ja, Sie müssen das Land sagen. Er sagt, ja, wieso muss ich ins Land sagen? Ja, weil ich in der Software erst einmal das Land eingeben muss. Dann hat er gesagt, dann kann ich ja selber ins Internet gehen und mir das aus einer Software raussuchen. Ja. Also ich brauche den Typ dann eigentlich nicht mehr. Ne? Also ein Reisebüro, Berater, der nicht selber irgendwo dann, sagen wir mal, in den Alpen war und sich da auskennt und sagt, ja, also da hätte ich was in der Schweiz oder vielleicht auch in Österreich oder wird man auch noch vielleicht Peru, ja, Alpen sind nicht Alpen, also man, vielleicht noch Frankreich. Achso, du meinst jetzt noch auf Alpenzunge. Ja, ja, einfallen, ja, und was weiß ich, Chamonix in Frankreich, wie heißt es denn? Sechsten in Tirol und in Südtirol und vielleicht noch irgendwo im Berner Oberland. Mhm. Ja? Und der dann sagt, da ist es besonders schön, ja, weil er halt selber weiß, wo das ist. Aber eine Software ist natürlich klar gestrukturiert, klar gegliedert. Der will erstmal wissen, Frankreich, Österreich, Deutschland oder Italien. Mhm. Und dann kann er dann nachschauen, wo ist denn da, was weiß ich, besonders schön. Aber das weiß nicht er, sondern das weiß die Software. Und da ist eben die Frage, kann ich das nicht dann selber in eine Software eingeben? Ich sehe das ganz einfach. Ich denke, solche Berufe werden einfach aussterben. Weil so ein Sales-Druiden, der im Prinzip nur eine Computersoftware anwenden kann, das ist für mich kein Mehrwert. Ja. Der Mehrwert wäre halt damit zu sagen, ey, wir haben, war gerade eh da gerade selbst, ist total klasse und super kinderfreundlich und generell ist es da immer eh schön. Das sind dann die Reiseblogger wieder geeignet, die dann irgendwo halt in den Alpen, also ein speziell auf Alpen spezialisierter Reiseblogger, der im Prinzip nichts anderes macht, als irgendwo in den Alpen wandern zu gehen und sich irgendwelche Orte anzuschauen. Ja. Und der dann halt in seinem Blog über Chamonix berichtet, über Sexten und was der Geier was für ein Ort noch. Und den könntest du dann zum Beispiel ja auch mal fragen in seinem Forum oder über Social Media. Kommentarfunktion, also ich hätte gern, was weiß ich, einen kinderfreundlichen Ort, wo man gut wandern kann, wo aber auch eine schöne, was weiß ich, Gebirgskulisse ist, wo aber ein offenes Tal ist, ich möchte nicht so enge Täler haben, weil mich das irgendwie, weil ich das bedrückend finde. Mhm. Und dann sagt er, du, da kannst du dahin gehen, da war ich schon und das ist auch noch toll. Mhm. Also einer, der verbrennt und nicht irgendeiner, der jetzt, was weiß ich, nur für Geld halt da in diesem Büro sitzt, um irgendwelchen Leuten irgendwelche Reisen aufzudrücken. Das ist ja nicht nur bei Reisen so, bei Versicherungen und so, bei, sag ich mal so, Bankaktivitäten ja ähnlich. Gell? Ich kann mich bloß an die Situation erinnern, ich habe mir ein Bankschließfach geholt, um halt Datenträger und Dokumente halt da irgendwie abzulegen. Und ich wusste schon, ich habe da schon mal mir eins geholt und ich wusste genau, wie das wieder abläuft. Da gingst du da hin und sagst, das ist kein Bankschließfach. Ja, das ganze Prozedere. Dann guckt in ihre Software rein und sagt, haben Sie denn bei uns ein Konto? Ja, habe ich. Dann hole ich dann die Karte raus und sage, guck mal hier, da ist auch schon ein Schließfach drauf. Nee, so, das kann sie jetzt noch nicht eingeben, weil sie erst das vorausfüllen muss. Mhm. Ja, okay. Dann musst du das ausfüllen. Da wird der Software. Und dann kommt dann irgendwo zu dem Punkt, wo dann drin steht, so, jetzt kann ich ihre Karte programmieren. Sehr schön. Du schickst die Karte rein und stellst dir fest, geht ja gar nicht. Ja, weil du in der Software nicht eingeben kannst, dass du irgendwie ein zweites Bankschließfach hinzufügen willst. Du kannst irgendwie nur eins auf die Karte buchen oder irgend sowas. Du brauchst ein zweites Konto und eine zweite Karte. Genau, und dann irgend so nach dem Motto, ja, aber nee, das geht dann doch irgendwie, weil du musst dann 5 Schritte zurück und dann irgendwo eingeben, dass du, keine Ahnung. Ja, und dann denke ich mir, ey, mein lieber Schieber, wenn man vernünftige Software hätte, dann, oder ich würde es am liebsten, weißt du, direkt beim... Das ist ja ein Sonderfall. Es gibt ganz, ganz wenige Menschen, die 2 Bankschließfächer brauchen. Ja. Und der Sonderfall ist halt einfach nicht programmiert. Ja, das wird sein. Ich kann mir ja vorstellen, dass ich dann, weißt du, es gibt... Also es ist einfacher für die Bank, dass sie sagt, wir schenken ihnen ein zweites Konto, ja, dann können sie nämlich ihr zweites Schließfach drauf machen. Ja. Noch unique selling point. Also ich sage mal, ein Bankschließfach ist für mich nichts anderes wie so ein an einem Bahnhof so ein Schließautomat oder noch einfacher in einer Kantine oder irgendeinem öffentlichen Platz so ein Snackautomat, wo du Süßigkeiten kriegst. Schmeißt halt irgendwie 3 Euro rein und dann drückst du halt 4711. Und dann kommt dann der Riegel raus, was du brauchst, gell? Und nichts anderes ist es ja. Bloß, dass du halt dieses Fach irgendwie für dich kopierst. Aber das kann auch die Software auch sagen. Sagt, ey, da weißt du, wie viele Schließfächer ich habe, wie viel belegt sind. Mhm. Und dann steckst du einfach deine Karte rein zur Identität und sagst, hier, das bist du jetzt, bitte auf diese Karte programmieren. Das wird automatisch von deinem Konto abgebucht. Genau, haben sie alles. Genau, haben sie ja alles drin, alles vor Ort. Und dann sagst du hier, bitte klick für, du hast noch 3 Optionen, 3 Monate, 1 Jahr oder 20 Jahre. So tickt ein Banker nicht. Nee. Das ist genau das Thema. Und auch wenn du es nicht verstehst, könntest du dir dann vorne im SB-Bereich deine Augmented Reality-Brille rausnehmen und würde dich dann praktisch durch dieses Produkt führen. Ne? Sagst du irgendwie so, jetzt hätte ich gerne mal ein neues Bankschließfach und dann wirst du noch Stück für Stück durchgeleitet. Dann brauchst du einfach diesen Menschen, der hinten dran nicht mehr sitzt. Ja. Das ist auch sehr interessant. Da sind ja auch andere Länder auch ein ganzes Stück weiter als wir hier in Deutschland. Ich hatte mal beruflich in Tschechien zu tun und im Einzelhandel. Und da gibt es die Möglichkeit, im Einzelhandel natürlich auch Sachen zu finanzieren. Und wie ist es denn meistens bei uns in Deutschland? Da sitzt halt von der Kreditbude ABC irgendwo in einem Kundenservice ein Mensch und dann gehst du und sagst, pass auf, ich hätte gerne diese Couchgarnitur, die kostet irgendwie 12 Millionen und die würde ich gerne finanzieren. Dann hast du dann jemand und der sitzt dann halt da und tippert alles ein und macht und tut. Und wie das halt so ist, unter der Woche um 11 Uhr mittags geht ja irgendwie keiner in so einem Haus einkaufen, gell? Sondern das ist halt meistens dann irgendwie, wenn du frei hast oder abends, gell? Also am Abend oder am Samstag. Aber nein, du musst halt diesen Menschen zahlen, der halt die ganze Woche da sitzt und im Prinzip 3/4 der Woche eigentlich nichts zu tun hat und am Samstag. Und dann hat er Stress am Ende. Am Samstag eigentlich wollen alle was von ihm. Könnten 5 da sitzen, ja? Und da sitzt aber irgend so ein cleverer BWLer und sagt: Oh Moment, das macht ja gar keinen Sinn, da 5 Leute einzustellen, weil die haben ja auch die ganze Woche nichts zu tun. So, in anderen Ländern, wie gesagt, in Tschechien ist es dann so, die haben dann einen Arbeitsplatz sitzen, also gibt einen PC mit einer Dokumentenkamera und einer Videokamera und dann nimmst du das Telefon da ab und in diesem Augenblick, wo du das Telefon abnimmst, wirst du dann praktisch per Video mit einem Bankberater verbunden, der mit dir dann sozusagen die Finanzierung absprichst. Dann legst du unter die Kamera deine Dokumente, der scannt die dann alle gleich oder fotografiert die ab und macht für dich alles fertig. Du kriegst praktisch vor Ort dann diesen Vertrag ausgedruckt, den unterschreibst du, hältst wieder unter diesen Dokumentenscanner, der macht wieder das Foto und kann alles für dich machen und hast eine viel, viel bessere Auslastung für diesen Vorgang. Und der sitzt halt irgendwo zentral in einem Callcenter. Ja. Und da kannst du eine Lastverteilung genau, alles mal überlaufen laufen lassen. Und gar kein Problem, wenn du Fragen zu einem Vertrag hast, brauchst du nur die Vertragsnummer, hängst du einen Dokumentenscanner und wenn dein Ansprechpartner, der dich beraten hat, zufälligerweise frei ist, gell, wirst du direkt verbunden. Ansonsten kriegst du eine Meldung und sagst, pass auf, der ist gerade im Gespräch, möchtest du dir 5 Minuten warten? Kannst du hier sitzen bleiben, kommt irgendwie entspannte Musik oder Werbung oder wie auch immer und kannst dann praktisch dann, wenn er fertig ist, dann direkt mit ihm sprechen. Oder der sagt halt, gar kein Problem, übergibt die ganzen Unterlagen, die sie schon von dir haben, zum weiteren Kundenberater und der kann deinen Call jetzt direkt entgegennehmen. Ja, also man, das kann man ja noch weiterdenken. Wir haben ja alle einen kleinen Computer in der Tasche, ja. Unser Smartphone. Ja? Da kannst du ja auch Dokumente scannen und solche Geschichten machen. Also vielleicht muss man das sogar noch, kann man das sogar noch mehr vereinfachen. Also ich habe ja heute wieder so ein tolles Erlebnis gehabt. Einmal, wenn ich dann wieder mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahre und nicht mit meinem Auto, deswegen fahre ich kein Auto, weil da ist alles bekannt. Und dann komme ich an so einen Automaten hin in Berlin, S-Bahn. So. Dann steht da schon mal am Bildschirm irgendwas, Karte entnehmen. Da war gar keine drin. Mhm. Also steht da irgendwo da im Nirvana und da habe das Ding ja noch nie bedient. Ja, ich meine, ich habe da in München habe ich jetzt ein bisschen Erfahrung, weil da bin ich öfter, aber hier in Berlin bin ich ja relativ selten. Ja, gut, dann habe ich erstmal nicht hingekriegt, dass er das Ding zurückgestellt hat. Ne? Das ist schon peinlich für so einen, der also eigentlich ein IT-affiner Anwender ist. Da kam eine nette junge Dame, die dann auch eine Karte kaufen wollte. Und die hat es dann geschafft, auf den richtigen Teil des Displays zu klicken, wo nichts zu sehen war. Aber er ist dann zurückgegangen. Anscheinend muss er da Berliner Erfahrung haben. Und dann haben wir, dann hat sie also auch versucht, Geld einzugeben, was aber nicht möglich war, weil der Geldschlitz war dicht. Ja. Da sind so grüne Pfeile dran, die waren nicht an. Ja. Und dann habe ich sie halt vorgelassen, weil ich gesagt habe, der Zug war dann schon weg, war wurscht, der nächste fuhr dann viel später. Und dann habe ich einfach, hat sie dann eben mit ihrer Berliner Bankkarte dann halt so vier Karten rausgezogen. Und dann kam ich dran, dann habe ich gesagt, nimmt der auch Kreditkarten? Ja, der nimmt auch Kreditkarten, ja, weil oben der Geldschlitz war ja immer noch nicht offen. Ne? Ja. Also ich hätte es passend gehabt, also 2,70 Euro rein zum Reinschmeißen. Und dann habe ich also meine Kreditkarte reingeschoben, da ist die Karte nicht akzeptiert. Auch gesagt, okay, muss man wohl dann auch die Bankkarte, also die normale EC-Karte nehmen. Dann schiebt die EC-Karte rein, hat auch eine Geheimnummer abgefragt, habe ich die Geheimnummer eingegeben. Und dann habe ich gesagt, dieses Terminal ist nicht für diese Transaktion freigeschaltet. Mhm. Und dann stand ich da, also Bargeld nimmt er nicht, Schlitz ist zu, Kreditkarte nimmt er nicht, EC-Karte nimmt er nicht. Ja, wie willst du jetzt bezahlen? Ja, warum geht das nicht übers Handy? Ja, geht's ja. Touch and Travel hättest du einfach nur installieren müssen. Okay. Das ist eine Anwendung der Deutschen Bahn. Da kannst du einfach sagen, du fährst hier los und drückst einen Knopf und dann kommst du irgendwo an und drückst wieder, steigst du hier aus. Und der berechnet für dich das richtige Ticket. Und das Schöne ist, wenn du zum Beispiel jetzt fünfmal gefahren bist oder fünfmal gefahren hast und es hätte sich jetzt eigentlich gelohnt, die Tageskarte zu kaufen, rechnet er praktisch am Ende des Tages die Tageskarte ab. Das ist eine App, die ich jetzt definitiv gleich heute Abend installieren muss. Und, aber ich fahre ja jetzt mit dir dann mit der S-Bahn, genau. Haben wir denselben Weg. Mein Hotel ist ja nicht weit weg von dir. Ja, und insofern habe ich ja dann jemanden dabei, der diese Berliner Automaten auch bedienen kann. Ja, das ist halt dieser Reiseassistenz. Da greifen ganz viele Leute drauf zurück, wenn sie von irgendwo hin wollen oder hin müssen, also dann auf eine Dienstleistung zurück. Also ich habe ja so eine Vermutung. Also ich glaube, bei meiner Frau ist es zum Beispiel so. Meine Frau mag Technik nicht. Und deswegen funktioniert die Technik bei ihr auch nicht. Ich mag keine Fahrkartenautomaten. Mhm. Wahrscheinlich geben die mir das dann auch zurück. Ja, es liegt wahrscheinlich an mir, weil ich Fahrkartenautomaten nicht mag, dass die dann auch bei mir nicht funktionieren. Die sagen, du magst uns nicht, also was willst du von uns? Ne? Hau doch ab. Die Technik liebt dich nicht zurück. Aber jetzt werden wir schon sehr philosophisch. Ich glaube, genau. Der Wein ist alle und es ist auch schon spät. Ich glaube, jetzt langsam kommen wir dann auch zum Ende, oder? Ja, ich glaube auch. Das ist, drück jetzt mal drauf, weil ab und zu geht das wieder, dimmt es ab, obwohl ich schon alles deaktiviert habe, was es tut, aber tut trotzdem. Naja, gut. Ja, Hannes, dann sage ich erstmal vielen Dank für das nette Gespräch über das Thema Augmented Reality. War sehr erquickend. Der Podcast wird dann die Tage online gehen. Ich werde noch die Shownotes hinzufügen. Wenn du irgendwas brauchst von mir. Genau, ich schicke dir einfach das Pad, dann kannst du mal ergänzen. Ich habe noch ein paar Punkte aufgeschrieben, wo noch ein paar Links fehlen, die ich jetzt auf die Schnelle nicht finden konnte. Ja, dann bedanken wir uns natürlich auch bei unseren Podcast-Zuhörern. Wir freuen uns über Kommentare, Anmerkungen, Fragen. Was auch immer. Genau, Hannes, seine Daten sind ja dann auch in der Episode dann direkt verfügbar, kann man also anklicken über alle Kanäle, dann, die man erreichen möchte. Twitter, Google+, E-Mail, genau. Brieftauben. Ist eigentlich bei meinem Namen sehr einfach. Also der ist so selten. Genau, sehr selten. Wenn man Schlee mit 2 E und H eingibt irgendwo bei Google, dann kommst du automatisch bei mir raus. Bei dir raus, genau. Nun gut, dann würde ich sagen, vielen herzlichen Dank und auf bald. Danke. Tschüss. Ja, tschüss.